Jetzt sag mal wenigstens Hallo zu den vier Ecken zu Elber Fans. Warte, brauchst du gar nicht. Gibt's in einer Minute da. Ich bin da, hallo, ich bin da. Gibt's in einer Minute da. Ich bin da, hallo, ich bin da. Gibt's in einer Minute da. Ich bin da, hallo, ich bin da. Gibt's in einer Minute da. Ich bin da, hallo, ich bin da. Ich bin in einer Minute da. Ich bin da, hallo, ich bin da. Ich bin in einer Minute da. Ich bin da, hallo, ich bin da. So, wir können anfangen. Ja, okay. Dann machen wir mal das Intro, wa? Ja, also schreibst du mir einen Chat, ja? Ja, oder? Ja, ich gebe dir ein subversives Zeichen. Was hältst du davon? Schreib mir einfach einen Chat. Na gut. Ich sitze jetzt seit 3 Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Freunde der Sonne. Wir können drüber reden, das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karte für uns, rote Karte für uns. Der pfeift doch alles gegen uns! Skandal! Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Ein wunderschöner zu einem längst verschollenen Schatz der Podcast-Kultur. Bin schon ein bisschen angetrunken, stimmt gar nicht, war gelogen. 4 gegen 12 macht mal wieder eine Live-Kommentierung und der Pocho kann nicht. Der Gründer, die weiß Ricky viel besser, weil der einfach, der ist immer ein Fuck bei dem mit dem Pocho, deswegen halte ich mich da mal ganz, ganz sutsche raus, bevor ich wieder Ärger mit dem Pocho kriege. Wir kommentieren, wir sind Ricky und meine Wenigkeit, die Power-Party Juventus Turin gegen den FC aus München. Heißen die so? Die heißen so, ist absolut richtig. Und wir sind natürlich nicht nur mittendrin oder andersrum. Wir sind nicht nur dabei, wir sind... Moment mal, wie ging denn das immer? Wir sind mittendrin statt nur dabei, aber da muss ich jetzt kurz nochmal sagen, Mainz Sky Go. Entschuldigung, Chris, ich kann dich kaum verstehen, weil wir ja mitten im Bayern-Block stehen. Ja, stimmt natürlich, wir sind mitten dabei, aber ich stehe momentan mit dem Rücken zum Feld, denn ich bin da der Anklopfer. Für die jetzt kommt gerade die Aufstellung. Ja, ich kann ja nicht sehen. Xabi Alonso, Mehdi Benatia und Franck Ribéry spielen. Also hier geht es ja völlig ab in dem Block, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das hier so eine Stimmung ist bei den Bayern. Nee, bei den Bayern ist immer verrückt. Das ist die Schickeria, die macht richtig Dampf, du. Aber ich bin ein bisschen ratlos, was hier mit meinem Internet los ist. Es geht nicht auf dem iPad. Sky Go ist vielleicht überlastet. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Bei mir läuft es hervorragend. Buffon und Philipp Lahm haben sich gerade die Hände gereicht. Ein großer Moment der Fußballgeschichte. Der eine ist ein Sexsymbol für die Frauen. Der andere ein Sexsymbol für andere. Und hier kann man selber einsetzen. Für wen? So, jetzt habe ich mal hier das iPad wieder ausgemacht und habe jetzt das nochmal auf dem Rechner versucht, hier Sky Go am Start zu bringen. Es ist einfach verhext. Es ist verhext. Die Partie, es ist die wichtigste Partie der Saison für die Bayern und für Juve, ne? Also, ich würde sagen, jedes Champions League, Achtel, Viertel und Halbfinale und natürlich auch das Finale sind ganz, ganz wichtige Spiele. Also, nur eine Partie wie Genk oder Gent gegen Wolfsburg ist für mich das... Das kann ich nicht ernst nehmen. Das ist für mich kein Champions League. Das ist gerade mal Intertoto Cup. Interessanterweise nehmen das ja die Wolfsburger auch nicht ernst. Also da geht ja keiner hin. Und ich habe gehört, dass die Wolfsburger ihr Stadion ausbauen wollen. Chris, ich kann es dir sagen, Anpfiff. Anpfiff in wenigen Sekunden. Das würde ich gerne noch mitnehmen hier live in der Sendung. Wenn ihr uns live zuhören wollt, dann geht doch jetzt einfach mal auf... nonpg.de/livestream. Und los geht's! Die Kugel rollt. Siehst du denn was? Ich sehe überhaupt nichts, nein. Weil der lange jetzt vor dir steht, wa? Wer steht vor mir? So ein Langer steht vor dir, oder? So ein Langer. So ein ja, genau. Ja, genau. Mit so einer buschigen Frisur. Mit einer buschigen Frisur. Frank Buschmann Frisur. Ja. Nee, das ist toll. Das macht wirklich Spaß, das Spiel des Jahrhunderts. Und ich sehe momentan leider noch gar nichts. Ja, dann muss ich ja jetzt hier die Rolle des Kommentatoren übernehmen. Also ich kann ja mal sagen, die Bayern spielen gerade hinten rum. Da wird einem natürlich Angst um. Oh, der Manuel Neuer gerade mit einer super Finte. Das muss man wirklich sagen. Wenn einer finden kann, dann Manu Neuer. Jetzt zum Beispiel der komplette Juve-Mannschaft verunsichert, weil er den Ball einfach an der Mittellinie ins Ausgeballert hat. So, jetzt letzte Bastion Telefon. Letzte Bastion Telefon. Und? Was ist denn da bei dir los, sag mal? Selbst bei mir funktioniert's und das ist wirklich fast schon erschreckend. Jetzt bin ich gerade auf dem Telefon auf Sky Go und ich kann dir sagen, Ton ist da, Bild leider nicht. Ja, das könnte sein, dass es noch kommt. Das ist bei mir auch oft, dass zuerst der Ton da ist und dann das Bild. Also auch mehrere Sekunden lang oder wie? Ja, so 4-5 Sekunden, sag ich mal. Jetzt ist auch der Ton weg. Na, also dann ist das bei dir praktisch genau das gleiche wie bei mir, nur in gegengesetzten Richtung. Das ist schön, das macht Freude. Noch hast du nichts verpasst, es sind eine Minute 25 Sekunden gespielt. Toll, jetzt toll. Der erste Trick von Douglas Costa an der Stelle, kann ich Douglas das mal sagen? Douglas Costa, und ich muss ja mal sofort sagen, der Fußballstreichler, der Ballzauberer vor dem Herrn ist nicht in der Startelf. Ja. Na, wer ist es? Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Na, das ist der größte Fußballer Ach, na dann Europas. Weiß ich's. Ulle. Na dann. Ulle, aber das ist auch nur ein Prank. Oh, hier die erste Chance! Oh! Riesenmöglichkeit für Arturo Vidal, der sich da durchgeschlichen hat in der Mitte und den Ball nicht kontrollieren kann. Und Gigi Buffon macht das natürlich Weltklasse. Er riecht den Braten, kommt rausgesprungen. Ja. Wie 39, spielt mit 40 die EM. Ja, würde ich auch machen. Also wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, würde ich es auch machen, ganz ehrlich. Würde ich auch machen, ja. Muss man wirklich sagen. Hast du jetzt ein Bild? Nein, ich habe kein Bild. Ich melde mich, wenn ich Bild habe. Das ist aber, also Zur Not gucke ich diese Vic Vaporub-Runde da bei Sport 1, weißt du? Ja. Wenn wir da einfach Leute abfilmen, die gerade auf dem Fernseher das gucken. Im Vorfeld haben wir ja die große Sorge gehabt, dass bei mir irgendwie ein Problem entstehen könnte. Richtig, manchmal kommt es alles anders. Ja. Jetzt habe ich mich aber erschrocken gerade. Ja. Das Blöde ist, dass ich jetzt eigentlich noch ein paar andere Sachen nebenbei machen wollte und dir zuhören wollte, aber ja, die Umstände bei dir da zu Hause sorgen, glaube ich, dafür, dass ich hier völlig eingesogen werde von dieser Partie. Ich kann ja mal ein paar Knowledge-Facts und wie sagt man ich dazu? Ich wollte aber kurz über Arturo Vidal mit dir reden. Ah, na dann. Arturo Vidal, der ja schon in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen als Fehleinkauf tituliert wurde. Aber weißt du, woran es liegt, dass er nicht so richtig in Gang bisher gekommen ist? Warte mal, Freistoß für Juve, da müssen wir mal kurz zugucken. Nee, ist alles okay, ja. Ja, Fehleinkauf. Wurde schon ein bisschen als Fehleinkauf abgestempelt, kommt aber jetzt so die letzten 1, 2, 3 Wochen so richtig in Fahrt. Ich bin der Meinung, es lag daran, dass er die Copa America spielen musste. Das kann mit Sicherheit ein Grund sein. Und, warte mal, wieder eine Chance hier für Juve gerade. Aber kann sich auch nicht durchsetzen. Der Spieler mit der Rückennummer 24. Er hat bei uns keiner. Das muss ein Juve-Spieler sein. Man muss, glaube ich, hier wirklich auch mal den anderen Spieler mit einbeziehen, der sonst da vielleicht weitergespielt hätte, nämlich Bastian Schweinsteiger. Und da, glaube ich, sind die Bayern schon besser dran, oder? Also der Schweini, der hat ja schon so fast extrem abgebaut. Da haben die Bayern definitiv den richtigen Move gemacht, ja, ohne Frage. Aber man hat sich schon ein bisschen mehr erwartet vom Krieger, von Arturo Vidal. Aber ich finde, jetzt kommt er so richtig auf Touren. Und da hat auch Pep Guardiola etwas ganz Tolles gesagt auf der Pressekonferenz. Und zwar hat er gesagt, ich setze nicht nur auf Arturo Vidal, weil er ein herausragender Fußballer ist, sondern weil er in so welchen Partien Gold wert ist, weil er vor nichts und niemanden Angst hat. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja, soll das uns etwa mitteilen, dass es Spieler gibt, die vor irgendwas Angst haben? Das weiß ich nicht. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass Spieler wie Joshua Kimmich vielleicht ein bisschen ein Köttelchen in der Buchse haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber Philipp Lahm hat auch keine Angst, Müller erst recht nicht. Aber was er damit sagen wollte, ist, dass Arturo Vidal auch großes Risiko in so einer Partie geht. Chris, also ich kann dir sagen, hier geht's mächtig zur Sache und 1-0 für Juve. Juve führt 1-0. Ja, Juve führt 1-0. Ich wollte gerade sagen, nach 5 Minuten, kleines Resümee, die Turiner starten hier relativ engagiert und zack. Ja. Manu Neuer, ich weiß nicht, im Zusammenspiel mit wem, mit irgendeinem Abwehrspieler, waren sie sich so ein bisschen uneins. Und dann kann Neuer, jetzt muss ich mal genau hingucken, kann Neuer den ersten Ball noch halten. Der Ball prallt ab und Pogba macht das 1-0. Und das ist das Dümmste, was dir passieren kann. Wir machen es einfach jetzt so. Ich gucke einfach überhaupt nicht. Ich würde dir vorschlagen, ich würde dir raten, einfach doch vielleicht einen Blick drauf zu werfen. Also ja. Ich kann es dir sagen, Kingsley Coman, so lustig wie das klingt, hat da so ein kleines Verständigungsproblem mit Manu Neuer dadurch. Wie der spielt? Ja, Kingsley Coman spielt. Er schießt. Hör zu. Er schießt den guten Herrn Neuer an und von Neuer prallt der Ball zu Pogba, der dann aus so 17 Meter ins leere Tor schießen kann. Ich kann dir sagen, ich habe eine neue Liebe. Ja, ich auch. Die neue Liebe heißt Schokoladen-Cappuccino. Und Ricky, er hat Bild. Oh, schön. Wo bist du denn bei welcher Minute? Ich bin bei, ich kann aber nicht Pause machen, weil ich jetzt auf dem iPad gucke. Obwohl, kann ich doch. Ich bin bei Minute 6,24. Oh, dann musst du Pause machen, weil ich bin bei Minute 6,20. Gut, ich mache bei 35 Pause, ja? Gut, sage ich dir Bescheid dann. Sagst du mal dann. Obwohl, nee, hat... Was denn jetzt? So, nee, schon gut. Schon gut. Bei 35 oder was? 35, ja. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, geht's. 38. Sind wir zusammen? Die Zahlen, die sind auch bei mir auf dem Screen. Dann kannst du jetzt losgehen, Chris. Oh, hat dich das toll. Geschockt jetzt, der Rückstand? Nein, weil ich natürlich weiß, was meine Jungs für ein Herzen und für ein Fighting Spirit haben. Nein, ich glaube an meine Mannschaft und geschockt. Ja. Wir haben ja im Vorfeld schon privat darüber gesprochen, dass das eigentlich wirklich die dümmste oder die schlechteste Konstellation ist, die es geben kann, dass Juve in Führung geht. Also, absolut. Das ist wirklich für die Bayern extrem schwierig, glaube ich, jetzt. Da sagt man auch ganz gerne, Juve trifft die Bude. Ja, weißt du, ich denke mir halt, die müssen jetzt eine gute Dosierung finden, damit sie nicht ständig in Konter rennen. Und du siehst, hier geht es nämlich schon ab. Ja. Der Krieger! Da war er! Oh, und Douglas Costa! Oh, da ist er zu klein. Wenn er jetzt noch einmal. Douglas Costas neue Frisur, dass er jetzt auf Glatze fährt? Da habe ich noch gar nicht so drauf geachtet, weil ich immer nur auf seine Beine achte. Mhm. Aber ich kann dir jetzt nochmal sagen: Schokoladen-Cappuccino ist das Geilste auf der Welt. Ja, ist das so ein Pulver oder was? Mhm. Das ist natürlich. Ja. Habe ich immer verabscheut. Immer verabscheut. Aber ich find's geil. Hast du? Oh, da! Benatia verletzt. Nee, war es Bernat? Man weiß es einfach nicht. Benatia verletzt. Sag mal, wo bist denn du? Ich sehe noch niemanden, der da. Und damit fällt er auch für WrestleMania aus. Das gibt's doch gar nicht. Bist du auch bei Minute 8 und 10 Sekunden? Ja. Gut. Ich würde jetzt noch nachfragen, es ist zwar gerade ein bisschen hektisch hier auf dem Platz, aber dennoch, hast du das heute von Shananulu mitbekommen, dass der wahrscheinlich lange gesperrt wird? Warum, was war da? Erzähl mir da mal bitte. Also ich habe es nur so am Rande jetzt mitbekommen und kann dir noch keine Details verraten. Aber es ist wohl so, dass es bei seinem Transfer von Karlsruhe irgendwo anders hin. Das habe ich jetzt nicht ganz genau mitbekommen. Zum HSV, Karlsruhe zum HSV. War das der Transfer? Okay, da muss es wohl irgendwelche Vertragsprobleme gegeben haben oder Dinge, die so nicht laufen durften. Und jetzt möchte der Weltverband den guten Herrn Shananulu aus dem Verkehr ziehen, möchte man fast schon sagen. Und ihm droht wohl eine sehr lange Sperre. Das lief vorhin bei Haftstrafe. Pfui. Abschiebung auch. SSNHD die ganze darf Zeit. Darf ich jetzt bitte nochmal intervenieren in die Minuten, in denen ich leider noch nicht zusehen konnte und ich verdutzt war, dass Kingsley Coman spielt? Denn er spielt selbstverständlich nicht. Doch? Ach nee, das ist David Alaba. Oh, ja, war das rassistisch von mir? Ja, wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ja. Scherzte einen Schwarzen über den anderen Schwarzen, scherzte einfach. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Frisuren der beiden mittlerweile wirklich extrem ähnlich sind. Aber hübsche Frisuren. Sind sehr hübsche Frisuren. Ich mag ja den Alaba immer mehr, wenn ich hier auf dem YouTube-Kanal die FC Bayern-Videos gucke, die ich wirklich genieße. Also finde ich, ist wirklich ein ganz, ganz toller YouTube-Kanal. So affig sich dieser Trick of the Week immer anhört. Ne, aber das ist schon immer geil, was die da machen, oder? Das, fast jedes Video finde ich gut, außer diese englischen und spanischen Formate gucke ich mir nicht an. Aber den Rest gucke ich mir an. Moppelkinder, ich mag den. Pogba? Schwarzen, den mag ich. Ja, bin also super. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der Alaba, der scheint eine richtig coole Sau zu sein. Also wenn der sich dann mit dem Ribéry immer so ein bisschen gegenseitig trollt, das finde ich echt sehr unterhaltsam. Oh, jetzt die Bayern. Schöne Aktion hier von irgendeinem Spieler. Und jetzt war kommt der Müller. Ribéry nimmt ihn direkt. Hat er ähnliches Ding mit rechts beim letzten Spiel gegen Werder Bremen perfekt getroffen. Das kannst du ihn noch erinnern. Spieler. Es ist so schade, dass der so hässlich ist. Stell dir mal vor, der würde noch gut aussehen. Ist ein USP, ist ein absoluter USP. Paul Pogba für dich einer der Weltbesten? Nein. Das ist für mich genau das gleiche wie mit Vidal. Da hieß es auch immer so. Oh, jetzt sehe ich das Tor, jetzt sehe ich das Tor. Bisschen ulkig, wa? Eigentlich, kann ich dir ganz sagen, was da los war? Aber kann ich dir ganz klar sagen? Kannst du mir sofort sagen, aber ich möchte nochmal erwähnen, dass es hier sich um den vermutlich besten Linksverteidiger handelt und den besten Dingsbums hier, Torwart. Also das ist schon ulkige Aktion gewesen. So, jetzt erzählst du mal, was da schief lief. Da kann ich dir ganz klar sagen, was da... Und da, Khedira macht das Spiel breit. Oh, PlayStation 4, da brennt es mir schon wirklich so dermaßen unter den Nägeln. Aber morgen, what's up? Du kannst dir schon denken, was mein Hauptthema sein wird, oder? Nein, ehrlich nicht. Mad Max oder was? Nee, du wirst mit Sicherheit die Augen verrollen, verdrehen und denken, oh, gähn. Lego Jurassic World? Quatsch, PlayStation VR. Ach so, ja, da muss ich mir erst das Video angucken. Ich habe mir vorhin eins runtergeladen für morgen mit Preis und so weiter und so fort. Also noch nicht so viel verraten. Ich freue mich nicht mehr auf das Video. Lade dir mal alle drei Videos runter. Nee, ich gucke mir da nicht alles an. Ich gucke mir eine Zusammenfassung an. Ich bin irgendwie, ich weiß auch nicht, seitdem ich jetzt kein Internet mehr hatte, so für ein paar Tage, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich so ein bisschen weg von diesem extremen Konsum. Ganz ehrlich, das hat schon was gebracht. Sonst hat ja auch bei der UFC was gebracht, denn du hast keine Entzugserscheinung. Nee, absolut nicht. Und das liegt, glaube ich, an diesem kalten Entzug. Ich habe alle Seile durchschnitten sozusagen. Selbst den Joe Rogan Podcast, den ich bestimmt seit 4 Jahren immer höre, jede Folge, habe ich entabonniert. Ich trinke aber auch einen gefährlichen Mix. Ich trinke Schokoladen-Cappuccino und einen Effekt-Energy-Drink. Möglicherweise entkote ich heute noch komplett. Oh, schön. Ich trink Tannenzäpfle. Aber ich sag mit meinem Kumpel auf der Arbeit, sage ich mal abwursten. Wie findest du das? Super. Also wenn man mal aufs Toilettchen müsste, dann sag mal hier mal, ich gehe mal kurz abwursten. Finde ich schön. Ist schon. Oh, der Pogba, da setzt er sich natürlich ein bisschen unfair durch gegen Joshua Kimmich, der diese Härte sonst nur vom Trainingsplatz des VfB Stuttgarts kennt. Ja, absolut. Oh, an der Stelle müssen wir vielleicht nochmal erwähnen, dass Daniel Didavi beim Tobi Wurst kauft. Das muss an der Stelle nochmal wirklich herausgestellt werden. Ich weiß nicht, inwiefern ich da sein Persönlichkeitsrecht mitverletze, also Tobis. Aber es ist wirklich so, Daniel Didavi kauft Gesichtswurst beim Tobi. Genau, und das wollte ich auch nochmal kurz sagen. Daniel Didavi hat auf einer Scheibe Gesichtsmortadella eine Unterschrift gegeben an Tobi. Tobi. Und danach hat Tobi auf Daniel Didavis Wurst unterschrieben. Das war auch schön. Ja, das stimmt. So, David Alaba, der kann auch mal einen abladen da. Wer ist denn das eigentlich jetzt da? Das ist doch der, wer ist denn Costa. Das? Costa. Was macht denn der? Der spielt ja nochmal auf rechts. Das ist ja total verwirrend. Das ist ein Freigeist. Das stimmt, den muss man einfach lassen. Was ist denn das jetzt hier eigentlich für eine Aktion? Die kenne ich sonst so nur von Hannover. Pass mal auf hier, Ribéry. Und da macht da der Leverkusen steigt doch gleich die Stimmung so ein bisschen im Stadion, habe ich das Gefühl, Chris. Was ist mit der Stimmung? Die steigt gleich, weil die Bayern jetzt so ein bisschen sich wieder gefangen haben. Das ist doch ein Operettenpublikum. Pfui, die verabscheue ich doch. Ja, jetzt wird es auch gleich leiser. Merkt man sofort, dass wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt bei Operettenpublikum. Das ist der einzigste Verein. Der einzige Grund, warum ich überhaupt noch dieses Produkt gucke. Ich finde den Verein so unfassbar toll. Und jetzt kommt gleich nicht das 2:0. Jetzt mal ganz krass gedacht. Wenn die Bayern hier wirklich mit 2:0 hinten liegen würden, wäre das für dich dann schon das Ende oder traust du dieser Mannschaft zu, dass die jederzeit wirklich so Unmenschliches verbringen können? Und jetzt pass mal auf, Ricky. Die Geschichte hat gezeigt, die Geschichte meine ich, die letzten 2,7 Jahre, dass der, ich habe schon oft gehört im Freundes- und Bekanntenkreis, die sprechen mich wirklich darauf an, dass ich immer FC Bayern München sage und nicht immer die Bayern oder die Münchner oder FCB oder so. Ich spreche es ja immer aus. Und würde ich am Samstag auch an, warum sagst du immer den ganzen Namen? Ich so, weil er es verdient hat. Ist für mich der FC Bayern München. Ist jetzt egal. So, aber der FC Bayern München hat in den letzten 2,5 Jahren gezeigt, dass er so Rückschläge, wie jetzt eventuell auch ein 2-0, nicht verkraften kann. Das haben wir gegen Barcelona gesehen, gegen Real Madrid gesehen. Das kann diese Mannschaft nicht verkraften. Warte mal, ich wittere hier eine Chance. Ribéry. Ah, schön. Ah, jetzt Lewandowski, irgendein Trick, mach einen Trick. Nee, glaube nicht. Das kann diese Mannschaft aus irgendwelchen Gründen nicht verknusen. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie es nie gewohnt ist. So, weißt du, so meine Theorie ist eine andere. Ich habe das ja schon mal gesagt. Mir fällt das immer wieder auf, dass diese richtig großen Mannschaften mit solchen, also da staut sich immer so viel Druck auf vor diesen ganz großen Spielen. Und wenn dieser Druck dann abfällt durch zum Beispiel ein spätes Gegentor oder ein entscheidendes 2:0 oder so, dann brechen alle Dämme. Dann sind die nicht mehr bereit, da noch mit Würde und Kopflos, Anstand sich zu verabschieden. Ja. Das ist nicht nur beim FC Bayern so. Moment, Lewandowski. Das machen die Turiner natürlich schon gut da hinten, muss man sagen. Ja. Das ging ja auch Barcelona so, das ging Real Madrid gegen Dortmund so. Also da verlässt diese Stars dann irgendwie. Ja, da fühlen die sich in ihrer Ehre wahrscheinlich gekränkt. Ja, und sagen, denken so, fick dich, das Spiel halt selbst. Das Spiel halt mit dir selber. Ja, genau. Und danach kann man dann halt immer noch sagen, ich habe ja nicht alles gegeben. Würden sie natürlich. Da sind es halt Dieben, muss man wirklich sagen. Ja. Und genauso verhält sich auch der komplette Kader von Hannover 96 momentan. Sind einfach Dieben, aber zu Recht. Und trotzdem haben sie ein paar Punkte geholt, was eigentlich wirklich, das ist, allein das müsste eigentlich nochmal herausgehoben werden, dass diese Mannschaft, Hannover 96, tatsächlich schon Punkte geholt hat. Also das ist 17 an der Zahl, eine Leistung, die und ich glaube, kann man nicht hoch genug bewerten. Und ich glaube, diese Aussage gerade, dass Hannover 96 in dieser Saison 17 Punkte geholt hat, machen jedem Menschen, der irgendwie eine schwere Behinderung hat oder einfach irgendwelche Benachteiligungen hat, machen es viel, viel Mut, dass man es einfach in die Bundesliga schaffen kann. Ja, klar, jeder kann es schaffen. Das zeigt es hier definitiv wieder. Selbst wenn du jetzt, zum Beispiel mit 32 noch in der Kreisliga spielst, lass den Kopf nicht hängen. Ja. Im schlimmsten Fall wirst du halt einfach Trainer von Hannover. Also geht ja auch. Guck mal, der Vidal, siehst du, wie der das Spiel lenkt? Habe ich gerade unten gesehen. Hat er gezeigt zum Ribéry, hey Junge, du musst da auch ein bisschen was machen, musst dich mal bewegen. War eine schöne Aktion gerade von Vidal. Ich höre ja immer den Antenne-Podcast zu Hannover 96, weil ich den Till Uhlig, den kenne ich. Ist jetzt kein Kumpel, auf gar keinen Fall. Es ist ein ferner Bekannter, sage ich mal. Deswegen höre ich den Podcast. Aber auch nur, wenn er den macht. Ohne Spaß jetzt. Weil ich den Till Uhlig, muss ich wirklich nochmal sagen, finde ich herausragend. Der macht das wirklich ganz unaufgeregt und toll, diesen Podcast von Antenne Hannover. Und da gab es dann ein Interview mit, wie heißt der Trainer? Thomas Schaaf. Ja, so heißt er. Und da muss man wirklich sagen, das war die Post-Fight Press Conference gegen, was war denn der Gegner? Weiß ich gar nicht. Ich nehme Hannover noch weniger wahr als manche Drittliga-Vereine. Also. Auf jeden Fall, das war die Post-Fight-Press-Conference und er wirkte völlig niedergeschlagen und die Essenz aus dieser Pressekonferenz von ihm war einfach, ja, muss halt weitergehen. Ne? Du musst das ja sehen. Ja. Der sieht ja das Elend jeden Tag auf dem Platz. Oh, ja. Da wird dir ja Angst und Bange. Also du bist ja im Endeffekt schon froh, wenn du nicht, sag ich mal, direkt da mit 4-5-0 ist ja Brillenträger, der Thomas Schaaf. Ne? Ja, aber schön war. Und ein schöner Brillenträger, muss man sagen. Ganz ein bisschen knittrig im Gesicht, aber dennoch ein schöner Brillenträger. Ja, aber du kennst doch bestimmt diese Simpsons-Folge, wo Homer in der Kirche sitzt und sich einfach auf so eine Brille aufsetzt, wo offene Augen drauf sind. Nein, ich gucke keine Simpsons. Ja, ist ja auch schon 20 Jahre alt, die Folge, aber ist egal. Auf jeden Fall gibt es eine Folge, da muss er immer mit in die Kirche und dann hat er irgendwann sich mal so ein Gadget gekauft, dass er sich in der Kirche so eine Brille aufsetzt, auf der offene Augen sind, so weißt du, und er halt darunter gepennt hat. Ja, verstehe ich. Ich bin gerade total erregt, weil Lewandowski davon herumspringt. Sowas hat auch Thomas Schaaf, dass er sich einfach dahin stellt und dann einfach oder direkt so eine Oculus Rift aufsetzt, mit so Augen vorne drauf gemalt, aber mit so Googly Eyes, weißt du, die so an so Sprungfedern. Mhm. Das merken die sowieso nicht, die 96er. Dass er sich dann einfach einen Film reinzieht oder im besten Fall im Porno. Wie kannst du denn da nur so ruhig drüber philosophieren und nebenbei starten die Bayern hier wirklich gerade eine richtige Offensive? Okay, das kann ich auch noch mal kurz sagen. Das habe ich aber erst, ich kann dir nicht sagen, seit wann ich diese Einstellung habe, das ist aber bei gar keinem, ich bin ja wirklich, seit ich 5 bin, Fan des FC Bayern München, es ist schwer zu sagen, aber mich juckt wenig mehr in meinem Leben. Ich würde vielleicht jucken, wenn Lilly vom Auto angefahren oder meine Mutter vom Auto angefahren wäre, und du vom Auto angefahren werden würdest. Aber bei dir würdest du halt einfach das Auto zerschmettern. mit dem Penis einmal so durchbrechen, weißt du? Ja, ich würd mich da so durchschmelzen durch das Auto einfach. Ja, also das wären die einzigen drei Gründe, wo ich wirklich aufgebracht wäre und super nervös und hibbelig wäre. Aber ansonsten, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch so eine gewisse Empathielosigkeit, die ich von dir gelernt habe. Ich weiß nicht, nee, das macht mich überhaupt nicht fertig. Auch dass Hannover da absteigt, ich habe ja nur eine geografische Nähe zu diesem Verein. Das juckt mich nicht. Komischerweise juckt es mein Kumpel hier auch nicht, hier, den Benny. Der hat auch so, eine Zweitligakarte, ist egal. Ist immer ganz schön, Bierchen trinken und so, denke ich mir, okay. Aber wenn die Bayern jetzt hier 2-0 untergehen, sage ich jetzt mal, 2-0 wären untergehen für diesen Verein, dann ist das halt so. Aber oder was wäre der, was gibt es noch so, woran ich hänge, was ich sehr mag? Conor McGregor, wirklich. Ich mag Conor McGregor sehr, sehr gerne und ich hab's wirklich gehasst, dass dieser Nimbus, dieses in der UFC unbesiegten Mixed Martial Artist, diesen großfressigen Typen, der wirklich aber dennoch jeden Kampf gewinnt, dass der verloren hat. Ich habe die Augen aufgerissen und konnte es nicht fassen, weil ich es einfach nur Kacke fand. Aber das nimmt mich alles nicht mehr mit. Also ich würde schon fast sagen, es ist mir eigentlich alles scheißegal. Ja, also hier würde es mich halt wirklich ärgern, weil Bayern München so... Ja, dann ist es halt der VfL, der dann auch die Kohlen aus dem Feuer holt. Dann in der nächsten Runde gegen Barcelona. Der Verein ist, der uns über die letzten Jahre immer so toll repräsentiert hat in der Champions League. Und ich bin auch der Meinung, dass die dass die relativ weit kommen könnten, wenn sie jetzt hier die Turiner aus dem Weg räumen. Und die spielen's, ist ja immer so, Bayern hat's im Hinspiel eigentlich schon selber sich so ein bisschen versaut, weil als 2-0 stand, absolut. Haben die, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das kennt man ja so eigentlich auch gar nicht von den Bayern, dass die dann so abschalten, also so, ja, hinten auch so unbeschwert werden, weil normalerweise in der Bundesliga ist es ja auch so, dass die voll durchziehen und dann wird's halt 8-0. Ja? Ja. Ja. Der Manu Neuer, der macht so Faxen, du. Gibt's doch ja nicht. War aber abseits, sagst du jetzt. Oh, jetzt gibt's Ärger mit Alonso. Hast du das gesehen? Ich bin hier gerade wieder auf Chaturbate und suche Vanilla Ninja, oder wie der hieß. Ja, du, sei froh, dass dein Sky geht und mach nicht so Faxen da. Mach ich, das war doch nur ein Spaß. Hier ist Fußballgeschichte gerade am Start. Guck dir das mal an, ja. Manu Neuer, sowas hat er noch nie gemacht, so eine Nummer. Vor allen Dingen, ich verstehe überhaupt nicht, warum der den Alonso da so anblickt. Der spielt den Ball, versucht den doch nach links zu spielen. Ja. Da kann er auch mal zu seinem eigenen Fehler stehen. Finde ich aber auch. Aber ich finde es toll, wie Ribéry wieder, man muss schon sagen, zurückgekommen ist nach diesen brutalen Verletzungen, oder? Ja, da freue ich mich auch. Also ich muss sagen, Ribéry habe ich, der ist mir zum ersten Mal aufgefallen bei der Weltmeisterschaft 2006. Da ist er mir zum ersten Mal so ein bisschen, ja. Uns allen, ja, uns allen. Ja, wahrscheinlich schon. Und als er dann zu Bayern gegangen ist, dachte ich mir eigentlich, ah, das ist bestimmt so ein Vogel, der nach 2-3 Jahren wieder das Weite sucht und neuer Verein, mehr Kohle und so. Ja. Und so ist der ja überhaupt nicht. Das ist ja so eine richtig coole Socke, geht auch gerne mal im Puff und vögelt da ein paar 16-Jährige. Absolut. Ja, das macht ihn ja auch ein Stück weit menschlich. Absolut. Wie andere Mitpodcaster zum Beispiel, da hört man ja auch einiges. Morgen wirst du mal einiges hören. Sehr wahrscheinlich. Die hat doch kein kleines Kind an Penis gefasst. Ich kündige schon mal für morgen für WhatsApp an. Alter, da droppe ich eine Bombe. Jetzt mal so. Alter, ich muss aber mal das iPad laden. Ich habe nur noch 29%. Das reicht nicht. Chris, das kann ich dir schon sagen. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Aber Franck Ribéry hat ja auch gesagt, dass er auch in Deutschland leben will und auch nach seiner sportlichen Karriere weiter, also gerne beim FC Bayern bleiben wollen würde. Also ich denke mal nicht, dass da irgendwie vereinsseitens irgendwie Steine in den Weg gelegen werden. Hat er nicht auch mal gesagt, er möchte die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen? Hat er auch mal gesagt, ja. Aber da bin ich immer der Meinung, ob er das auch sagen würde, wenn er da nicht, wann war das, 2012 oder wann? In dieser Nationalmannschaft, diese Revolution. Ja. Da wurde er auch vom Volke, vom französischen, stolzen Volke, wurde er ja auch denunziert. Ja, gut. Also. Ob das dann nicht auch ein bisschen mit reinspielt? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und ich sag mal so, mit eingebürgerten Fußballspielern haben wir ja jetzt nicht die allerbesten Erfahrungen. Sean Dundee, ich bitte dich. Wie hieß der nochmal, der andere da, der von Leverkusen, wie hieß denn der nochmal? Da gab es doch mal von Leverkusen so einen ganz hässlichen Brasilianer, der sich auch... Ach so, den haben bei Wolfsburg gespielt. Jetzt hat sich gerade mein Stream aufgehangen. Ja, kann ich dir sagen, jetzt gibt's einen Freistoß für die Bayern. Also du hast ja das Talent heute immer dann nicht dabei zu sein, wenn ein Tor fällt. Ich hoffe, dass das 24:33 bin ich jetzt. Ja, dann klicke ich mal bei 45 auf Pause. Okay. So. Jetzt warte ich auf dich. Oh, jetzt hängt es bei mir wieder. Und dann mache ich mal weiter, weil es könnte ja sein, dass ich dann was verpasse. Ja, aber es läuft ja auch weiter, selbst wenn du nicht weitermachst. So, geht weiter. 43, 44. Ja, warte mal, den Freischuss würde ich jetzt gerne noch abwarten. Das ist mir zu spannend, hier eine Pause zu machen. Okay, ja. Also jetzt mache ich bei 25 eine Pause. Sagst du mir bei 59 Bescheid. Okay. 55, 56, 57, 58, 59, 25. So, da sind wir wieder in einem Boot. Also so spannend war Fußball noch nie. Noch nie. Und auch, ja, das ist einfach toll. Ja, Sky macht es möglich. Das Sky muss an Sky liegen. Ich denke auch, wirklich. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass nicht nur Sky, sondern auch zum Beispiel das ZDF und ARD im Sommer Probleme bekommen werden, weil die so ein bisschen unterschätzen, dass viele Menschen inzwischen Fußball und überhaupt Fernsehen über Internet gucken. Also ich glaube schon, dass sie da noch so ein bisschen aufrüsten müssen, was die Streaming-Kapazitäten angeht. Ja, und es muss ja anscheinend immer mal diesen Crash geben, ne? So, oh Gott, wirklich, also so viele Leute haben Internet. Das gibt's ja gar nicht. So, weißt du, es muss ja immer erst was passieren. Und jetzt David Alaba und jetzt Franck Ribéry. Oh, das ist so spannend. Also und ganz ehrlich, ich bin fast schon froh, dass dieses 1-0 gefallen ist, weil das die ganze Sache so spannend macht, aber nicht aussichtslos. Sie müssen nur ein Tor schießen und alles ist gut. So, jetzt schaltet sich auch meine Mutter in die Diskussion ein. Oh, das ist natürlich dann so ein Moment, wo man einfach mal innehalten muss. Das werden vielleicht nur die Bayern-Fans einfach mal hören. Dann wird das auch mal meine ganze Familie. Ach, die nächste Einladung zum Essen. Das ist ja schön. Gott sei Dank. Endlich mal wieder was essen. Wir sind bis zum 22. jedes Wochenende zum Essen eingeladen. Ja, das muss aufhören. Also da musst du dich auch mal mit so einem Move einfach aus dieser ganzen Gruppe da verabschieden. Also einfach mal, greifst du mal eine der Weiber an die Titten oder so, dass die große Augen machen und ich glaube, dann hat sich das erledigt für die Zukunft. Da musst ich hab Angst, dass es denen gefällt dann auch noch. Ja, gut, aber dann wäre es ja trotzdem, sag ich mal, dann eher vielleicht so ein Essen in Zukunft, dass du, oh, das war natürlich ein übles Foul hier von Lichtensteiner heißt Lichtsteiner. Auch so ein Dreckschweinspieler, den man eigentlich gerne in seiner Mannschaft haben wollen würde. Absolut, ja. Absolut. Genauso wie diesen Wuschelkopf, der da noch mit rumspringt auf der Seite. Wie heißt denn der nochmal? Vergesse ich immer den Namen. Cuadrado. Ja, genau, den finde ich auch cool. Also Cuadrado. Immer ein bisschen überdreht, aber ja, bei Bayern würde der sich wahrscheinlich nicht durchsetzen, aber für meinen VfB. Bayern war dran. Chelsea hat dann das bessere Angebot gemacht, als er von Florenz. Der kleine Kimmich und da ist der Cuadrado. Oh. Jetzt kommt wahrscheinlich aber auch so eine Art 2-0. Fuck it. Ja, das ist eine Ansage. Jetzt ist eine Challenge, sag ich mal. Na, jetzt ist es wirklich, guck mal, da Vidal wieder die Leute anfeuert. Guckt ihr das alles gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, Vidal in der Mitte hat er seine Jungs angefeuert. Das Ding ist halt, jetzt ist es eine Charakterprobe, weil jetzt müssen die Jungs wirklich mal unter Beweis stellen, wie geil sie Fußball spielen können. Jetzt ist Schluss hier mit irgendwelchen Ballbesitz, Dreck und so. Jetzt heißt es mal ein Turbo anschmeißen. Und hier, guck mal, den Schwachsinn an, was da Alaba schon wieder Alaba für einen Scheiß baut. Da muss ich aber wirklich mal sagen, das war geil gemacht. Ja. Das war mega geil. Alter, das ist ein Tor des Jahres fast schon. Also, Cuadrado, zack, zack. Und das war Weltklasse. Aber du, sowas funktioniert nur, wenn man so überpaced. Und das ist für mich, auch für Philipp Lahm eigentlich ungewöhnlich, dass der da so, guck mal, wie der da mit volle Power rankt. Ich meine, das ist ja vorhersehbar für Cuadrado, dass er einfach nur den Ball kurz zur Seite legt und dann freie Schussbahn hat. Also der Lahm kommt da angedonnert wie so ein D-Zug. Das war insgesamt einfach auch richtig schwach von den Bayern hier. Jetzt eine Frage. Oh, da guckt der Pep. Na, da guckt er. Der Götze hat doch hinten gelacht, das habe ich gesehen. Der Götze, der hat bestimmt auf Juve getippt bei Tipico. Über Cuadrado und zack. Cuadrado. Wie heißt der Trainer von Bayern? Peter Guardiola. Peter Gagelmann. Der hat eine wirklich, wie ich finde, eine sympathische Pressekonferenz vor dem Spiel gegeben, aber da kann man sich jetzt wahrscheinlich nicht viel von kaufen. Ja, jetzt passiert so langsam das, was ich ja mal in der Winterpause so besprochen haben, oder glaube ich noch letztes Jahr, als das so bekannt gegeben wurde, dass er nicht weitermacht. Was ist, wenn die Bayern hier im Achtelfinale ausscheiden und in der Liga sage ich auch mal jetzt das ein oder andere Unentschieden einfahren. Ab wann wackelt so ein Trainer? Gar nicht mehr, das macht keinen Sinn, weil ich glaube auch, Thomas Fink ist jetzt auch nicht mehr verfügbar. Er ist jetzt zur Fortuna Düsseldorf gewechselt. Von daher wüsste ich auch gar keinen Feuerwehrmann, der da jetzt akut helfen könnte. Gut, Taifun Korkut, ich wollte es wahrscheinlich gerade sagen, wäre verfügbar. Ja, ich würde Marcel Janssen als kreatives Mastermind, würde ich da so vorschlagen. Guck mal, ja, aber natürlich auch die Frage, kannst du den bezahlen? Das muss natürlich auch mal wirtschaftlich Sinn machen. Nee, ganz im Ernst, das muss mal wirtschaftlich Sinn machen, dann steigst du lieber ab und gehst in den bitteren Gang in die zweite Liga. Aber Marcel Janssen, diese Genialität, die er auch dabei Sky immer Mikrofon versprüht, ha, schwierig, aber na gut. Wortakrobat. Aber jetzt kommen wir nicht mit Peter Neururer, ich glaube, das tut er sich nicht an, das Leid. Nee, das würde ich jetzt auch nicht machen. Also der denkt sich wahrscheinlich auch, dass einmal Europa Cup hat er ja gespielt, das reicht als Trainer. Mit Bochum, glaube ich, ne? Mit Bochum hat er das hingekriegt, genau. Mhm. Im darauffolgenden Jahr ist Bochum abgestiegen. Mit dem tollen Trikot, als sie Faber-Castell vorne auf dem Trikot haben, da habe ich mir gedacht, so ein Quatsch, du. Ach, ich fand den Verein oder Finden auch weiterhin irgendwie immer sympathisch. Nein, das, darum geht's mir nicht, mir geht's nur ums Trikot. Ja, da darfst du nicht so sein. Also, da gibt's ja Vereine, die trifft's da viel härter. Rügenwalder Mühle? Oh, nee, guck mal, ich muss unterbrechen, weil genau dieses Verhalten von Ribéry, das ist das jetzt, was mich so ein bisschen, ja, zur... Charakter-Test. Ja, aber du merkst jetzt schon, nach 30 Minuten, wenn sie so zu solchen Mitteln greifen, dass sie sich dann so ein bisschen spektakulärer versuchen fallen zu lassen und so, dass denen offensichtlich jetzt gerade überhaupt nichts einfällt. Und das finde ich immer so verblüffend, weißt du, also die müssten doch eigentlich vor Selbstbewusstsein strotzen. Jawohl. Und es der Welt zeigen wollen. So, boah. Ey, wenn Juve gegen uns zwei Tore schießen kann nach 2-0 Rückstand, dann können wir das schon dreimal hier vor heimischem Publikum. Genau. Und das wundert mich, dass die strahlen gerade auch wirklich eine enorme, ja, Verstörtheit aus. Ja, aber die Mannschaft hat Charakter und Klasse genug, um sich da wieder zu fangen. Aber ich glaube schon, dass es so 5, 6, 7, 8, 10 Minuten braucht, dass du dich da mal wieder schüttelst. Also, ne, dass du dich da wieder wachrüttelst. Meine Mutter hat gerade geschrieben, der Guardiola soll mal dem Ancelotti ein paar Tipps der Ancelotti soll mal dem Guardiola ein paar Tipps schicken per WhatsApp. Ist die beste Mutter der Welt, oder? Das ist sie. Hat sie recht. Das ist sie. Hat sie recht. Aber die Turiner, ich muss es wieder sagen, wenn ich das Defensivverhalten von denen sehe, hinten mit 5 Mann, davor eine Dreier, nochmal so ein Dreierriegel mit Sechsern, ist schon brachial. Also das sind ja alles wirklich sehr, sehr gute Fußballer. Also das ist nicht so einfach, da glaube ich durchzukommen heute. Die Baller fehlt. Der fehlt noch, ja. Der wäre noch gefährlicher, wenn es ums Kontern und so geht. Erzähl mal kurz weiter. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich bin gerade selber so ein bisschen geschockt und enttäuscht. Weil das geht natürlich gar nicht, dass Bayern hier im Achtelfinale ausscheidet. Und für mich, das wirst du vielleicht jetzt nicht hören, dann erzähle ich es dir nachher nochmal, für mich wäre Guardiola damit auch in München gescheitert, wenn Bayern hier im Achtelfinale ausscheidet. Natürlich ist er Meister geworden, natürlich hat er einen Pokal gewonnen und so, aber das... So, da bin ich wieder, mein Schatz. Ja, ich sagte gerade, wenn Bayern hier im Achtelfinale ausscheidet, ist für mich Pep Guardiola in München gescheitert. Weil das, richtig, Ziel war nicht Meister werden und Pokalsieger werden. Klar war das Ziel, aber das schafft wirklich, glaube ich, sogar Alex Zorniger auf einer Arschbacke. Ja, das glaube ich auch. Aber in der Champions League haben sie sich in den letzten beiden Jahren zumindest jetzt nun wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Du kannst gegen Barcelona rausfliegen, gar keine Frage, aber es ist ja auch immer eine Frage des Wie. Und das fand ich ein bisschen armselig und wenn ich jetzt seit dem 2-0 in Turin, ja, wenn ich ab da mir das Ganze nochmal vor Augen rufe, dann ist das nicht besonders geil, was die Bayern hier aktuell zeigen. Ich musste gerade gucken, ob hier nicht Internetpiraterie betrieben wird, dass wenn mein Internet hier so ein bisschen rumeiert, ob hier nach Neuseeland geskypt wird, aber ist nicht so. Mein Internet ist einfach... Du bist ja Unity-Media-Kunde, muss man sagen. Hä? Bist du nicht bei dir da in der Bude? Das gibt's bei uns nicht, Unity-Media. Kabel Deutschland halt. Kabel Deutschland. Ja, es ist der gleiche Schuppen. Aber ich kann dir schon sagen, ich bin Kabel Deutschland-Kunde auf Zeit. Ab Oktober bin ich Kabel D1-Kunde. Ich hoffe, dass das jedem so geht, dass er nur Unity-Media-Kunde auf Zeit ist. Denn das ist natürlich echt, eigentlich kann man das gar nicht mehr verantworten, dass man da Kunde ist. Muss ich nochmal sagen. Ja. Oh, ich bin echt so ein bisschen deprimiert jetzt gerade. Weißt du, an was mich das erinnert? An unsere erste Live-Übertragung, die wir kommentiert haben. Deutschland gegen Italien im Italien. Europameisterschafts-Halbfinale. Ja. auch da sind wir eigentlich so ein bisschen, also wir wussten, es wird schwer, aber ich glaube, wir sind schon davon ausgegangen, dass es ein positiver Abend für uns wird, für uns Deutsche. Ja, da bin ich auch von ausgegangen, ja. Ich bin übrigens bei 33,40. Oh, dann bin ich dir eine Minute voraus. Ich bin bei 34,40. Dann mache ich mal bei 35 ein Päuschen, einfach weil es eine gerade Zahl ist. Das hört sich doch sehr gut an. Da kann ich dir die Zukunft vorhersagen, bis dahin passiert auch nicht viel. Gut, okay. Ja, ja, dieses Internet ist einfach eine Wucht, aber ich bin ab Oktober D1-Kunde und das Coole ist, wir haben im Häusle haben wir so einen Raum. 35, ist, ich sag's nur, 35 jetzt. Also. Ja, noch 50 Sekunden. Haben wir extra einen Raum, ein kleines Räumchen, wo der Router drin ist, wo von der Solaranlage der dieser Stromkasten ist da, ne, und da läuft alles, sag ich dir, da läuft alles. Bin jetzt bei 30, also alles gut, noch alles entspannt. Ja, da kann man wirklich, also es ist natürlich jetzt ganz merkwürdig für mich hier auf dem Standbildschirm zu gucken. Ja. Und gleichzeitig nutze ich das und mache hier mit so Edding, mache ich hier so Striche drauf, wie die Analysten immer bei Sky danach. Ja, und, aber Erik Meier, ganz im Ernst, ich finde den so sympathisch. Naja, er labert halt auch echt viel Scheiße, muss man sagen. Ach, lass ihn doch mal Scheiße labern. Ja, wenigstens macht er das mit einem gewissen Stolz. Ja, genau. So, jetzt bin ich bei 50, 58, 59, 35 Minuten. Okay, jetzt läuft bei mir Alaba über links an. Jawohl, er läuft an. Oh, da fliegt er. Elfmeter vielleicht, Elfmeter, nein. Ach, oh, shit. Reparier in der Mitte, Spieler, reparier in der Mitte. Oh, Costa. Ist es ein... Warte mal, da müssen wir noch mal kurz dranbleiben hier. Da müssen wir noch mal kurz dranbleiben da. Alonso, das war die Position, aus der du mit Alonso gegen Dortmund in unserem Topspiel der Woche getroffen hast. Ins linke Eck, ja, habe ich ihn reingedrückt. Das müsste der Alonso. Habe ich aber auch erzwungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir würden übrigens gerne weiterhin Topspiele hochladen. Das Problem ist nur, dass in meiner Playstation nicht ausreichend viel Netz ankommt. Bislang, muss man sagen. Komisch, ja. Ja, am Freitag kommt ja dann bei mir der Telekom-Techniker vorbei und möchte alle meine Probleme lösen. Und dann hoffe ich... Dann setze ich ihn mal vor die Playstation. Ja, den setze ich davor, du. Mit dem zocke ich da erstmal eine Runde FIFA und gucke, dass wir das in den Griff kriegen. Wir streamen das natürlich dann, ist gar keine Frage. Ja. Also das zieht mich jetzt wirklich so ein bisschen runter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe so in mir drin das... Also ich baue so gerade das Gefühl auf, wenn Bayern hier nicht vor der Halbzeit ein Tor schießt, kannst du auch direkt Zähne putzen und ab ins Bett. Na gut, ist die Frage natürlich, ist das wirklich ein Verlust, dass Ayen Robben verletzt ist? Oder krank ist? Er ist ja nicht verletzt, er ist krank. Ja. Und jetzt mal ganz im Ernst, wir haben gestern, war das... Muss ich überventilieren? Wir haben gestern die Unterhaltung gehabt, beziehungsweise habe ich die These aufgestellt, ob der FC Bayern München reif für die Champions League ist, weil so ziemlich sich das Lazarett fast aufgelöst hat. Natürlich, Holger Badstuber, tragische Nummer. Aber auch an der Stelle muss ich noch mal kurz meinen wahnsinnigen Witz von gestern einbringen. Und zwar ist es ja so, dass sich die Doktoren in München jetzt überlegt haben, Holger Badstuber in Zukunft einfach Gummischlipper als Sehnen einzusetzen, ja, damit das nicht mehr so oft reißt. Ich finde, der Witz, der findet hier wirklich Gehör. Ja, ein Knaller. Hab dich direkt angerufen, nachdem ich mich beim Hose anziehen auf die Fresse gelegt habe. Ja, aber das kann mich natürlich nicht mehr schocken, weil ich eigentlich nur davon ausgehe, dass du dich ständig irgendwie auf die Fresse packst. Aber da habe ich doch die These aufgestellt, weil sich eben das ganze Lazarett lichtet. Boateng trainiert wieder, Javi Martinez trainiert wieder, sprich, oh, was ist denn da los? Warum haben die den Kimmich einen reingehauen? Ja, mit dem Fuß. Das gibt's doch gar nicht. Der Morata war das, ne? Ja, da darf der Kimmich, aber das ist so, ach so, jetzt fällt mir noch was Wahnsinniges ein. Und zwar wird dir ja aufgefallen sein, dass es häufiger mal beim Fußball so Sachen gibt, wie einer kriegt einen Ball gegen die Omme. Bestes Beispiel letzte Woche hier, der Blinde da von Leverkusen. Ja, genau. Aber du hast es ja auch ganz oft, dass das zwei mit dem Kopf zusammen donnern und so und dann wird da sich so ein bisschen geschüttelt und dann geht's weiter. Aber auch Bernd Leno hat auch einen Kopfnuss ganz schön abgekriegt da, ne? Ja, warte mal. Gerade ein bisschen spannend hier, Ribéry. Mach mal einen Trick. Das muss doch irgendwie möglich sein, diesen Abwehrriegel da hinten irgendwie zu knacken. Oh, Costa, da zündet er den Turbo mit rechts. Ja, gut. Ja. Aber so richtig fruchtet die Flanke nicht. Ja, pass auf, jetzt wollte ich nämlich da mal ansprechen. Ja, genau. Wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, wer bringt seine These zu Ende? Ich endlich nach 20 Minuten meine These, dass sich das Lazarett... Aber erzähl mal ruhig. Nee, du hast absolut recht. Tut mir leid. Das große Problem in den letzten Jahren war ja immer, dass bei den großen Spielen dann am Ende der Saison sich irgendwie das Lazarett so gefüllt hat, dass es wirklich extremst schwierig war, da überhaupt noch so eine richtige Weltklasse-Mannschaft auf die Piste zu kriegen. Und das Problem hat Guardiola jetzt zunehmend nicht mehr. Ja, und er hatte jetzt im Prinzip die Qual der Wahl. Jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, ist die Mannschaft reif gewesen, wegen dessen, weil die Mannschaft so gefüllt ist, der Kader so fit ist? Also ich glaube, wir brauchen uns da nicht darüber unterhalten, welche Qualität diese Mannschaft hat. Das ist gar keine Frage. Aber was halt wirklich immer ein Problem ist, ist, wenn du ständig so, sag mal, im Schongang deine Liga dominieren kannst. Ja, Uli. Wollen wir einfach auch mal klatschen, finde ich. Wenn Uli Hoeneß wieder aus dem Knast draußen ist. Das ist ein Beifall wert. Mit Uli Hoeneß wären die hier nicht 2-0 hinten gelegen. Endlich hat Aldi Süd wieder richtige Nürnberger am Angebot. So. Mann. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube schon, dass ein bisschen was ausmachen kann, dass du einfach mit relativ simplen Mitteln da die Liga dominieren kannst, aber gleichzeitig ist es natürlich auch extrem beanspruchend, wenn du immer auf 120% spielen musst. So. Jawohl. Ich denke halt, das ist halt so extrem tagesform abhängig, weil da zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die beide unglaublich gut sind und auch, sag ich mal so, sind zwei taktische Systeme, die da aufeinandertreffen, die man kann das vielleicht so ein bisschen mit dem Football vergleichen, wo es dann immer heißt, Defense gewinnt die Championships und die Offense gewinnt die Spiele. Jetzt sind die Bayern defensiv nicht schlecht. Ja, die haben gute Leute, gar keine Frage. Aber es fehlt natürlich so ein Boateng etc. pp. Ja, also jetzt mal so aus aller Menge gesagt, Boateng ist wahrscheinlich der Beste momentan. Ja, der Wegfall von Boateng, den merkst du den Bayern schon an, finde ich. Ja. Das ist also nicht der Beste, ich meine jetzt nicht der Beste bei den Bayern, sondern schon ein bisschen globaler. Ja, ich sag da immer lieber, der gehört zu den Besten, weil das ist auch... Niedermeier, du hast mich. Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Nee, aber weißt du, das ist halt immer so... Ja, es gibt halt immer so verschiedene Phasen in der Saison und ich tue mich immer schwer damit, jemanden jetzt als den Besten zu bezeichnen, weil da müsste er ja eine perfekte Saison spielen und das kann ich gar nicht richtig beurteilen, weil wenn du halt gegen Darmstadt oder Hannover spielst, dann ist es halt auch echt schwer, einen Fehler zu machen, weil du halt gar nicht so gefordert wirst wie vielleicht Niedermeier. Ja, es ist halt einfach so. Heißt nicht, dass das Niedermeier ein besserer Innenverteidiger ist. Aber doch, das heißt es. Ja, stimmt eigentlich. Nee, aber ich bin so aufgeregt. Ich will jetzt endlich, dass die Bayern hier ein Tor schießen. Oh, jetzt hier der Alaba wieder. Schön gemacht. Oh! Na! Boah! Oh. Fenster aufmachen, mir ist bullenheiß, du. Oh. Also das erinnert mich jetzt, diese Szene hat mich jetzt so ein bisschen ans Hinspiel erinnert. Als die Bayern ja eigentlich... Die hätten das Spiel 4-5-0 gewinnen müssen in Turin. Ach, scheiße. Ja. Kann man so sagen, Chris. Ja, aber gut, sind auch zwei blinde Müller und Lewandowski, das stimmt. Wirklich sagen. Und kurz vor der Pause wäre das vielleicht genau das Richtige gewesen, was diese Mannschaft braucht. Würdest du jetzt zur Halbzeit irgendwie wechseln? Nein, noch nicht. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn Ribéry und Costa blinde wären, also... Wir haben ja unsere Chancen und natürlich wird Kingsley Coman für... Ribéry dann kommen in der 60., 65. Minute. Aber nee, so würde ich erstmal weitermachen. Vielleicht sogar, ist hart, weil das ist auch so eine konterstarke Mannschaft, wie du gesehen hast, mit dem Morata da und meine Fresse. Vielleicht würde ich den Xabi Alonso rausnehmen und den besten Spieler aller Zeiten reinpacken. Ja, ich habe mir überlegt, Alonso oder Vidal müsstest du vielleicht opfern. Vidal, der ist offensiv zu gefährlich. Ja, aber das hat er jetzt auch noch nicht so unter Beweis gestellt in den letzten Monaten. Er hatte im Hinspiel gegen Juventus zwei hervorragende Chancen. Und auch gegen Bremen hat er auch. Ja, aber er macht die halt nicht. Also weißt du so, dass ich jetzt glauben könnte, dass er jetzt hier das Tor schießen könnte. Er macht sie halt nicht, er hat aber potenziell, macht er sie aber eher als Alonso. Ja, da gebe ich dir recht. Freistoß rein. Da gebe ich dir recht, aber vielleicht ist Alonso wiederum für die Defensive dann... Ja, schwer zu sagen. Also wie du es machst, wäre es wahrscheinlich falsch. Und jetzt hier das Zeichen zu setzen, wir müssen jetzt alles umwerfen, weil sonst schaffen wir es nicht mehr, könnte auch ein falsches Signal an die Mannschaft schicken. Oh, jetzt muss er aufpassen. Das 3-0 wären. Das gibt's ja nicht. Fuck it. Das war, also man würde eher sagen Weltklasse von Neuer. Ich muss es nochmal sehen, weil das war so Pfosten neuer, oder? Es war neuer Pfosten, würde ich sagen. Oh, Quadrado ist tot. Einfach gestorben hier bei. Ja, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, das kann mal passieren. Was ist eigentlich das mit diesen italienischen Mannschaften, die wirklich einfach einen Hang dazu haben, immer wieder liegen zu bleiben und sich da ohne Ende am Boden zu wälzen? Das ist halt wirklich so. Ich weiß gar nicht, ob ich da zwischen Nationalitäten da irgendwie switchen würde. Ich glaube, das kann auch ein Sergio Ramos, kann das auch ganz gut. Nein. Ramos ist einfach nur wunderschön. Ja, das stimmt. Nee, dann nehme ich das zurück. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Aber ich finde, so über die Jahrzehnte, die ich jetzt Champions League gucke, sind italienische Mannschaften für mich immer die Top-Heels. Ja, das stimmt schon, ja. Weißt du, die sind immer so böse und da ist immer so eine böse Stimmung und so und die finde ich immer als Top-Heels. Das stimmt, da erinnere ich mich auch immer wieder an die Aktion, ich weiß nicht mehr, AC Mailand gegen irgendjemanden da, wo der Dida diese Leuchtstoffröhren, sondern diese, was war denn das, also mit Galo in die Fresse bekommen hat. Gegessen, hat er gegessen. Der hat mit Sicherheit, oh, das ist, da kämpfen sie, das gefällt mir jetzt aber, dass die Bayern sich da... Das macht aber Vidal, du. Hoch mit ihr jetzt. Oder Vidal. Oh, da hat er mal einen Ausfallschritt gemacht. Jetzt Müller. Mach mal einen Trinker! Aber guck mal, du musst einen Vidal drin lassen. Der bringt da so eine Giftigkeit rein und der lässt sich nichts gefallen. Ja, das stimmt. Schön, Ribéry, da kämpft dagegen. Das ist auch so ein Typ. Der Ribéry ist mir da auch lieber als der Coman. Einfach so, du brauchst jetzt einen Wichser. Der ist elektrisiert bis an den Lockenspitzen. Das ist ein Ex-Club. Der wird noch was bringen, sag ich dir. Ja, das ist eine Komponente, die darf man hier nicht außer Acht lassen, dass das ein Ex-Club ist. Er war Man of the Match gegen Bremen. 3 vorgelegt. Ja. Aber gegen Bremen halt, wa? Sagst du. Ja, aber ich... Ja, also der Westergaard in der Innenverteidigung ist schon Weltklasse. Ist schon, ja. Der ist überhaupt nicht hüftsteif, das ist schon ein brillanter Innenverteidiger. Den da so zu typieren 2-3 Mal, das ist schon brillant von Coman gewesen. Und Joshua Kimmich kriegt die gelbe Karte. Zu Recht. Das ist bei Kimmich, denke ich mir immer, der holt sich so wie so ein Jetpilot wie so ein Stuka-Pilot im Zweiten Weltkrieg, der sich pro Abschuss immer so einen Stempel Raumschiffe auf die waren das im Zweiten Weltkrieg. Raumschiffe, ja. Der sich immer pro Abschuss so einen Stempel auf dem Flieger macht. Denke ich mir, ja, der junge Bursche, der braucht gelbe Karten auf dem Kerbholz. Finde ich gut. Toll. Das Problem ist halt, wenn die jetzt hier ausscheiden, ja, dann wird man das schon so ein bisschen auch mit Kimmich verknüpfen. Weißt du, weil der halt im Hinspiel zweimal gepatzt hat oder beteiligt war. Ja, also. So, jetzt ist die erste Halbzeit rum. Ja. Es ist der Worst Case eingetroffen, muss man sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe das Gefühl, dass wenn es hier für die Bayern noch ein glückliches Ende nimmt, muss es über die Verlängerung sogar gehen. Also ich sehe eigentlich nicht die Bayern hier 3 Tore in einer Halbzeit gegen Juve zu schießen. Nee, Gesetz des Falles. Verlängerung, machen wir mit, oder? Ja, natürlich. Gestern habe ich mich da auch durchgetankt, muss man sagen. Es waren ja 2 grauslige Spiele. Beide 0-0 und ich habe einfach durchgehalten und habe immer so gesagt, nee, Alter, du guckst dir doch den Kack jetzt hier nicht bis 22:45 an und machst dann aus, wenn es spannend wird sozusagen. Ja, ja, ja. Aber das waren auch 2 enttäuschende, wirklich richtig enttäuschende Achtelfinalspiele. Wir haben wenig geile Spiele gesehen in diesem Achtelfinale. Ich habe völlig verkackt bei Tipico gestern bei den Spielen. Ach so. Ja, aber gut, kein Geld gewonnen. Ja, gut. Aber gut, dass ich heute nicht auf Bayern getippt habe. Ich hatte da schon irgendwie ein bisschen was im Urin. Ja, ich sag mal so, das Manchester City-Ding da, das kann ich noch so ein bisschen akzeptieren, ja, weil die halt in der Liga noch ein bisschen Gas geben wollen und das Ding ja eigentlich im Hinspiel durch war. Ja. Aber das Atletico da sich so schwer tut gegen Eindhoven und die waren ja wirklich, sag mal so, eigentlich würde ich fast schon sagen, die Mannschaft, ja, aber die hatten schon ein paar gute Chancen, die Eindhofer da. Ich fand das auch mega schade, dass die Eindhofer da nicht gewonnen haben, muss ich wirklich sagen. Geiles Elfmeterschießen war das. Wenn sich jetzt alle echauffieren, dass wir jetzt Holländer sind, aber nö, ich fand das cool. Und Eindhoven ist für mich auch so eine, früher gab es auf Eurosport, das war nicht Eurogoals, das war so eine Sendung, da haben sie immer so Champions League Klassiker gebracht. Und die habe ich als Kind, wie hießen die? Ich sage, da kann ich mich dran erinnern. Das habe ich immer so gerne geguckt als Kind, wirklich, habe ich so gerne geguckt. Und da war auch immer The Peixe war dabei und da war auch immer AC Mailand und so dabei. Das fand ich immer geil. Für mich ist gerade der AC Mailand als großer holländischer Club, ja. Ah, nee, aber AC Mailand ist ja heutzutage nicht mehr veritabel da in diesem ganzen Business. Aber das waren so Mannschaften, die haben für mich immer einen Kredit. AC Mailand, PSV Eindhoven, auch Ajax. Ajax, absolut, ja. Oder wen gab es denn aus Spanien, die jetzt nicht mehr so ganz mit dabei sind? Barcelona, weißt du? Na, also Also ich erinnere mich wirklich an alte Europacup-Nächte, da war zum Beispiel so Espanyol-Barcelona noch eine Nummer. Espanyol, ja. Ja, sie sind ja auch nicht mehr jetzt so direkt vorne mit dabei. Ich erinnere mich auch an die Zeit, als Real Mallorca plötzlich so eine gute Phase hatte und in der Euroleague auftauchte. Ja, war schon cool. Und erinnere dich auch mal an das großartige Viertelfinale Bayern gegen Villarreal. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, kann ich mich noch dran erinnern, ja. Das war auch phänomenal. Also an so Europapokal-Nächte erinnere ich mich gerne zurück. Das war wirklich wunderschön. Aber heute... Hast du das vom David gerade gesehen, den Post bei Twitter? Von David? Ja, der hat 14 Euro eingesetzt auf 3-0 Juventus Turin und kann 427 Euro gewinnen. Nee, welcher David denn? Bei Twitter, ein Hörer von uns. Nee, habe ich nicht gesehen. Hat er dir das geschrieben, muss ich ganz ehrlich, da muss ich ganz ehrlich sagen, der hätte ich fast mehr mitgerechnet. Was, 3-0, wie viel hat er gesetzt? 3-0 Juve oder 3 Tore Unterschied für Juve. Ja. Im Sieg. 14 Euro getippt, eingesetzt und 427 kann er gewinnen. Da hätte ich jetzt ehrlich gefühlt gesagt, da kriegst du eigentlich mehr. Nee, so, weißt du? Wenig Einsatz, ja. Aber die Quote wäre natürlich gut. Aber das kannst du ja nicht, kannst ja kein Hunderter auf sowas setzen. Also, außer du hast nur wirklich nicht so viel Geld. Ja. Dann kannst du so Faxen machen. Nee, also. Oder es sei denn, du hast einen Baumarkt, dann kann man sich sowas schon mal leisten. Das stimmt. Ich bin der Meinung, dass Bayern hier trotzdem noch eine gute Chance hat, irgendwie wenigstens die Verlängerung zu erreichen. Weil, wenn sie mal ein Tor schießen, dann brennt die Kiste hier. Dann, die Bayern. Ja, ja. Wenn die ein Tor schießen, dann wird der Druck, denke ich mal, extrem hoch. Und ja, dann machen die auch ein zweites. Aber dieses erste Tor, das müssen sie irgendwie reinkriegen. Und ich weiß nicht, weißt du, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, was nach dem 2-0 passiert ist von den Bayern. Ja, zum Ende hin der ersten Halbzeit waren sie wieder besser. Da hatten sie auch große Chancen. Aber nee, nicht eine. Zwei, drei. Ja, aber große Chancen. Also ich meine... Ja, waren sie am 16er, da haben sie da rumgewichst. Da hat Müller da einmal schlecht aufgesteckt, oder wie man das nennt, durchgesteckt und einmal nochmal. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass Juve da bewusst dann auch vielleicht sich so ein bisschen zurücknimmt, ja, und nur so viel zulässt, wie geht oder wie möglich ist. Was sagst du heute, letzte Sendung mit dem Kaiser? Oh, es ist natürlich schade, dass. Aber ich sag mal so, für alle 4-11-Hörer ist natürlich Grund für Optimismus, weil er wird ja zu uns wechseln. Das wissen ja die wenigsten. Ab nächster Woche der Kaiser hier mit am Mikrofon. Also man kann schon mal ziemlich Ich muss mal die Tore ganz kurz angucken. Ja, die sind einfach so dumm gewesen, die Gegentore. Nochmal zum Kaiser, man kann damit rechnen, dass er natürlich zu 4-2er wechselt. Das ist natürlich. Ah, das ist so dumm gewesen, dass der Ball so blöd da auch abprallt von Neuer. Ja. Und der Pogba, der macht da einen Hermann, also den hätte ich sogar reingemacht, den Ball. Ja. Bock, was erzählt der Kaiser? Das Richtige ist die Antwort. Ja. Ja. Aber das Tor ist für mich Weltklasse. Ja, aber es ist so dumm verteidigt. Das ist gut hier von dem Vargas oder wie der heißt, genau. Aber das Ding hier von Lahm, da komme ich nicht drüber hinweg, dass der da so rein. Ich meine, was erwartet der denn in dem Moment? Wenn er hier die Grätsche, guck mal, wie weit der auch noch weg ist zu dem Zeitpunkt. Ja. Verstehe ich. Ja, weil nicht. Der Cuadrado auch zum Schuss angefindet hat. Da guckt natürlich der Peter Guardiola sparsam. Ja, aber guck mal, selbst wenn er dann gleich geschossen hätte, ja, dann würde die Grätsche ja überhaupt nichts bringen. Also das. Weil, guck mal, das sieht man jetzt nicht immer. Aber für mich war das so ein Moment, da hätte ich mir jetzt erhofft von so einem Philipp Lahm, dass der da zwar schnell hinrennt, aber dann auch stehen bleibt. Weil er einfach erstmal sich vor oder zwischen Ball und Tor stellt, aber der ist ja da gleich auf den Boden runter. Das fand ich jetzt ein bisschen schwach. Aber gut, es ist im Endeffekt scheißegal, steht 2-0. Und Kacke ist am Dampfen. Übrigens, dieses Tipico, ne, das wird, glaube ich, nochmal. Zu meinem Dämon. Letzten Monat wieder 150 Euro mit so kleinem Klüngelkram, den ich tippe einfach so just for fun und habe hier 150 Euro so reingekriegt. Ja, ich kenne einige Leute, die relativ häufig beim Tippen da immer mir erzählen, wie sie Kohle einsacken. mir fehlt da, also manchmal habe ich so Phasen, da mache ich es ganz gerne. Aber die sind dann immer relativ schnell vorbei. Also das Ding? Ich bin zu ungeduldig. Weißt du, also wenn ich dann mal so 60, 70 Euro gewonnen habe, setze ich die direkt auf Hunderennen oder so. bin ich so. Ich kann da nicht abwarten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel heute hier so 2-0 Bayern gegen Juve zur Halbzeit tippen würde und hätte jetzt 300 Euro auf meinem Konto. Da würde ich jetzt gucken, gibt es irgendwas, wo was Abwegiges und würde das. Ja. Ich habe mal 700 Euro gewonnen am Nachmittag mit Tennisscheiß, wo du immer so sagen musst, wer hin und her, wer jetzt einen Aufschlag durchbringt und so. Da habe ich, das war nicht Wimbledon, das war irgendein anderes Tennisturnier. Da habe ich mal an einem Nachmittag 700 Euro gewonnen, mit irgendwie so 20 Euro habe ich ja eingezahlt. Ja. Und da habe ich die ganzen 700 Euro auf irgendein arabisches Fußballspiel gesetzt. Und da habe ich alles wieder verloren. Das war mein Nachmittag. Hast du dich gefreut dann? Mittlerweile finde ich es lustig. Damals habe ich mich tierisch angekotzt und habe sofort die Macht dieser Glücksspiele da gespürt, weil ich mir dachte, jetzt zahlst du nochmal 20 Euro ein, das holst du dir wieder. So, und habe ich aber nicht gemacht. Also diese Glücksspiele, die sind das ist ganz schlimmes Teufelszeug. Absolut. Ja. Ja. Ist schwierig. Ja, was ist hier bei Twitter los? Naja, gut. Was ist hier bei Twitter los? Sag mal, also. Hat man, was denn? Du bist ja völlig, das merke ich richtig erstmal, wie Konstantinopel du bist. Du bist ja, das stimmt. Ja, du fängst auf einmal an mit so Sachen wie, was ist hier auf Twitter los? Das hört sich echt also an, als ob es dir wirklich nicht gut geht. Aber jetzt mal eine Runde FIFA, oder? Das wär's. Jetzt würdest du natürlich die Kohlen aus dem Feuer holen. Das ist ja gar keine Frage. Ja, ich würde jetzt Wildcard. Wildcard, ja, sagst du. An der Stelle kann ich kurz jedem abraten, in London has fallen zu gehen. Das mache ich jetzt hier und nutze nicht WhatsApp, weil das muss man wirklich, hier muss man einfach nur tote Zeit füllen und genau da passt dieser Film hin. Ich sage euch, ich habe meine letzte Cobra 11 Folge 2001 oder so gesehen. Oder wahrscheinlich irgendwann in den 90ern. Und die hatten zu dem Zeitpunkt besseres CGI. Kann ich euch wirklich, also unfassbar schlechtes CGI. Ich und Tobi, und hier nennt sich wirklich der Esel immer zuerst, sind dann auch wirklich schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass das die Imbissfrau von nebenbei gemacht hat, das CGI für London Has Fallen. War das so schlimm? Es war so absurd teilweise, dass ich das als Witz aufgefasst habe. Aber aus dem Trailer kenne ich halt diese Explosion, war das an der Themse, wo diese Schockwelle durch die ganze Themse brettert? Das fand ich eigentlich ganz, ganz geil. Also auf der Leinwand sah es scheiße aus. Okay. Sah es richtig scheiße aus. Möglicherweise, ich habe ja den Trailer auch gesehen und der hat mich eigentlich angemacht, muss ich sagen. Also mich auch, ich war dem Film nicht irgendwie kritisch, stand dem nicht kritisch gegenüber. Ja. Aber der Gerard Butler, der geht überhaupt nicht. Das ist also eine ganz, ganz schlimme Besetzung. Ist ein Pfeifenreiniger. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt bei diesem Film, dass die eigentlich jemand ganz anderen wollten, haben sie aber nicht gekriegt. Das ist so ein Drecksfilm einfach, da geht das halt dann los, dass auf einmal der amerikanische Präsident da durch London gejagt wird, durch den Untergrund und so. Und ich denke mir die ganze Zeit, okay, ihr kämpft hier gerade irgendwie gegen 55 super ausgebildete Terroristen und es gelingt halt niemandem, diese Terroristen in den Griff zu kriegen, weil immer, also der Clou bei der ganzen Sache, immer wenn du so denkst, okay, jetzt haben sie die Lage im Griff, dann turnt irgendeiner von den Bullen plötzlich und ist auch ein Terrorist. Ja. Und das ist halt so lame, weil das nicht, der Film läuft die ganze Zeit so. Das ist, jedes Mal denkst du, okay, Lage ist unter Kontrolle. Was heißt, du denkst das nicht, weil dir ist schon klar, was passiert. Aber so wird sie halt vorgegaukelt und zack, kommt irgendwo ein Bulle um die Ecke, der die Knarre zückt und wiederum andere abknallt. Und dann gibt's halt noch so ein ganz schlechtes Finish. Also das möchte ich, geh nicht in den Film. Niemand soll diesen Film jemals sehen. Schlimm. Wir gehen am Samstag ins Kino. Ja, welcher? Und es gibt es gibt bei mir und Lilly ja immer drei Optionen. Klassischen. Lilly-Film, Chris-Film, wo wir beide gucken. Und bei den ersten beiden Varianten zahlt immer der, dessen Film es ist. Weißt du? Mhm. Und Samstag ist ein Lilly-Film, weil sie da auch die Bücher gelesen hat. Die ist ja so ein Young Adult-Mädel, liest ja diese ganzen Young Adult-Romane und so. Divergent. Kenn ich nicht. Kann ich mit leben. Was ist da? Ist das der deutsche? Gibt es einen deutschen Titel? Boah. Die Bestimmung. Die Bestimmung ist, glaube ich, der deutsche Titel. Den habe ich noch nie gehört von dem Film. Diverge. Habe ich noch nie. Wer spielt denn da mit? Diese Woodley. Kirsten Woodley oder wie die heißt? Ist das die mit den kurzen Haaren? Shailene Woodley. Und. Ist das die mit den kurzen Haaren? Blonde Haare, weiß nicht, ob die so kurz und schulterlang, sage ich jetzt mal. Nee, also da klingelt gar nichts. Die Bestimmung, ach, jetzt sehe ich es, da war der Tobi schon drin, ja. Stimmt, ja, die ist geil, die alte. Ab morgen. Der Tobi hat gesagt, der Film war gut. Ja, aber der läuft ja erst ab morgen. Das muss ich mir nochmal groß machen. Doch, der Tobi. Aber das ist der dritte Teil. Ja, da war der Tobi drin. Vielleicht in der Sneak. Kann ja, das sein? Ja, das kann sein. Da spielt auch Miles Teller mit. Miles Teller ist der aus Whiplash, der. Ja, ja, ja, okay. Der Schlagzeuger, ja. Mhm. Der Schlagzeuger, genau. Den finde ich ja eigentlich nicht schlecht. War ja auch in der Verlosung zum jungen Han Solo. Oh, das ist alles so langweilig jetzt, Chris. Also nichts gegen dich, aber neulich habe ich wieder ein Lied von Tokotronic gehört und da habe ich mich genau wiedererkannt. Ganz genau. Weißt du, was mich die singen? Mich hast du wiedererkannt. Nee, mich habe ich darin wiedererkannt. Ja. Hat er so gesagt, er trifft sich mit Freunden und da guckt man dann Filme und wird zu so einem Cineast, der man eigentlich nicht sein will, weil man dann diese schlechten, unbekannten Filme kennt. Und das greift so um sich. Also ich möchte damit jetzt überhaupt nicht die ganzen Filmfreunde da draußen bashen. Und ich weiß ja, dass du auch ein großer Filmfreak bist. Aber für mich ist es wirklich immer so, dieses Gelaber über Filme geht mir mittlerweile so auf die Nüsse, weil jeder irgendwie nochmal einen tieferen Clou da auspacken muss. Und wenn man schon mal weiß, wer irgendwie, weiß ich nicht, von Channing Tatum die Brüste gemacht hat, dann ist man, ist ein, aber schöne Brüste. Ja, dann ist das aber schon wieder so ein Fact, den jeder so belächelt. Wer weiß das denn nicht? Stand doch jetzt im neuen Im Empire, in der Empire. In irgendwas stand es halt. Ja, so. Empire. Und das geht mir tierisch auf die Nüsse, weil mir das ganze Gelaber eigentlich überhaupt nichts bringt und mich auch nicht interessiert. Ich bin wirklich so ein Typ, ich gucke mir einen Trailer an oder ich guck mir relativ viele Trailer an und wenn mich ein Film anmacht, gehe ich in den Film und gucke mir an und dann war's das. Im besten Fall gucke ich nochmal auf IMDb, ob ich irgendjemanden kenne. Der Bundesjury spricht. Ob er sich wieder die Nase freigepopelt hat. Ich nehm's an. Er hat auch schon, rauszugehen, ja. Der hat ja schon blutunterlaufene Augen. Der war wahrscheinlich mit dem Finger wirklich ganz oben heute. Weil diese Frisur, die geht, das ist ja wirklich. Da muss er. Aber ich kann mir vorstellen, dass er sich gar nicht die Haare irgendwie abschneiden kann, weil er ja diesen Nivea-Werbespot da gedreht hat. Und da muss einfach die Matte fliegen, glaube ich. Ja. Ich bin am Freitag mit aber ich habe es dir schon erzählt, mit Lilly in der Disse. Da bin ich ja mal gespannt, was das wird, du. Ich habe gestern. Oh, Juan Bernatia. Oh, jetzt, den mag ich. Bernatia kommt raus. Den mag ich auch. Ja. Toller Bursche. Das heißt wohl. Dreierkette hinten. Dreierkette zum einen, so war es ja vorher auch schon. Aber das heißt, Alaba geht links ins Mittelfeld, Kimmich in die Zentrale und links hinten Bernat. Das ist natürlich. Offensiv. Ein Spiel mit dem Feuer. Also, da wieder auf den Kimmich zu setzen. Guck mal, der Müller, siehst du, wie er sich das Kinn kratzt? Der weiß, oh, Schüre ohne Torwart oder was? Nee, ich sag dir warum. Dem Kimmich, ja? Müller war das. Dem Müller rutscht gerade das Hirn in die Hose. Und da juckt er sich praktisch, das ist gerade auf dem Weg von oben nach unten. Und jetzt juckt er sich gerade sozusagen aus seiner Sicht am Kopf. Deswegen hat er sich da am Kinn gekratzt. Da ist er. Gigi Buffon. Gigi, toll. Ich finde den toll, wirklich. Ich finde den so toll. Der hat doch noch die Pressesprecherin der Bayern gerade gefingert. Deswegen ist der so. Lass mal ehrlich. Die hast du noch mal anziehen. Ich erinnere dich an den Anruf in diesem Hotel in Polen, wo die Frau gesagt hat: Alle kennen Gigi. Das ist so ein Player, der Wichser. Das ist echt Mann. Fast wie ich. Kommt gerade ein Mädchen im BH rein. Das kann aber wirklich auch mal zu Problemen führen. Habt ihr das mit dem Skype hinbekommen? Was? Oh, der Neue, hast du das gesehen? Nee. Das gefällt mir manchmal gar nicht so sehr, dass er da so einen Faxen-Clown da manchmal macht. Das würde es unter Oliver Kahn würde das nicht gehen. Wenn Oliver Kahn der Torwarttrainer wäre bei den Bayern, weißt du, was der jetzt machen würde? Der hätte sich so einen Medizinball genommen und mit dem Vollspann dem Neuer hinten an den Kopf geschossen. Wäre einfach hinter das Tor gelaufen und hätte dem volle Möhre den Medizinball an den Kopf geschossen. Chris, bist noch da? Warte mal, ich habe Lilly, glaube ich, gerade die Hand gebrochen. Ja, es wächst aber wieder zusammen. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Sag mal, was ist denn da passiert jetzt gerade? Chris, willst du einfach mitmachen wieder? Ich bin gleich wieder bei dir. Ach, das ist manchmal, ist es unerträglich. Und dann, das Ding ist, dann setzt er praktisch einfach auf die Qualitäten seines Mitsprechers. Ja, und die habe ich natürlich. Ich bin ein Mann, der kann so eine Sendung ganz alleine tragen. Das kann ich euch mal hier unter Beweis stellen. Ich kann so ein paar Facts droppen, die habe ich mir alle aufgeschrieben. Zum Beispiel, dass der Spieler, der jetzt gerade flankt, immer so ein bisschen ein Problem hat mit seinen Flanken. Die bringen halt oft gar nichts. So, jetzt hier Foul, das habe ich als Kenner der Szene sofort erkannt. Vidal, oh, jetzt wird's handgreiflich. Vidal und Cuadrado, jetzt geht's hier richtig zur Sache. Jetzt geht's ruhig. Oh, der Vidal, der hat sich hier schon seinen MMA-Glove ausgepackt, du. Das gibt's ja gar nicht. Oh, der Krieger, da wird oben der Kamm rot. Guck mal an. Da wird der gewürgt. Der Kamm wird rot oben bei dem. Der verfärbt sich rot. Das geht in Kampfstellung. Das ist so. Dem wachsen auch hinten sofort da so Spitzen raus. Wie so. Das ist ja. Da glühen die Tattoos. Okay, weg, fasst den nicht an. Das ist nicht mal einer von euch. Das ist ja wirklich. Jetzt muss der Schiedsrichter auch mal durchgreifen, finde ich. Jetzt kriegt er erstmal rot, der Vidal. So, Lichtenstein. Natürlich ist Licht. Direkt abschließen. Der Lichtensteiner wieder dabei. Das ist auch so ein giftiges Schwein, du. Ist eine Lichtgestalt, aber der Lichtensteiner. Das ist er. Oh. Benucci, geh weg da. Monica Benucci ist das, ne? Schön. Jawohl, Lichtsteiner kriegt auch Geld. Hat er sich verdient, Lichti. Ist im nächsten Spiel gesperrt. Oh, die Handbewegung, die würde ich mir aber... Ich finde das immer cool, dass der Vidal sich die Ärmel hochkrempelt, ne? Ah, da stehe ich auch drauf. Mach ich aber auch, ja, wenn ich morgens so, rausgehe. Er krempelt sich die Ärmel hoch so. Quadrado, verpiss dich, du. Geh mal zum Friseur, du Eierkopf, du. Also... Ich möchte mal eine Statistik herausgearbeitet bekommen von einem Hörer von uns, ob es schon mal jemals in der Geschichte des Fußballs was gebracht hat. Da war nichts. Naja, ich glaube, der hat jetzt eher die Situation danach bewertet, als ja. Ob es schon mal jemals in der Geschichte des Fußballs, aber das gibt's doch gar nicht, was gebracht hat zu diskutieren. Ob es jemals schon mal was gebracht hat. Ja, ich sag dir warum. Das bringt natürlich nichts in diesem Moment. Aber bei der nächsten Aktion kann es sein, dass der Schiedsrichter dann eher für dich entscheidet, weil die Empörung deinerseits so groß war, dass der Schiedsrichter sich vielleicht davon beeinflussen lässt. Deswegen glaube ich, bringt es schon was. Ich mache jetzt einen multimedialen Stunt. Boah, der Neuer. Der Neuer hat heute auch einen schlapprigen Fuß, das merke ich schon. Ich mache jetzt einen multimedialen Stunt. Ja. Ich beende auf dem iPad den Stream. Warum denn? Weil ich krieg's Kotzen auf so einem kleinen Screen. Du guckst doch auch nur auf so einem kleinen Screen. Das läuft doch alles Bombe. Lass doch mal Never Change a Running System. Was ist denn damit? Nee, das ist völlig falsch. Wer hat sich das mal ausgedacht, dass man Never Change a Running System oder Never Change a Winning Team oder sowas? Das haben sich die ausgedacht, bei denen das halt so super funktioniert hat immer. Das ist ja völlig falsch. Wer sagt denn, dass es super funktioniert? Das kann ja vielleicht noch viel besser funktionieren. Das ist meine Erfahrung. Ich kann zum Beispiel bei meinem iPhone mittlerweile kann ich nicht mal Texte schreiben, weil die Software, ist kein Scheiß, die kommt nicht mehr hinterher. Wenn ich Texte schreibe, ja, weil es ein iPhone ist. Dann lädt das irgendwie nochmal 3,5 Minuten und dann kann ich auch mal sehen, was ich geschrieben habe. Das ist ekelerregend. Am Samstag weiß ich nicht mehr, wann das war. Da war wieder nur die Rede vom iMac, ne? Nicht vom PC, nicht vom MacBook. Es ist halt auch was anderes. Es ist halt so. Möchte ich einfach aufstehen und einfach nur maßlos in die Fresse treten. Ein iMac ist kein PC. Es geht auf dem PC. Es geht. Jetzt ist mein Leben schön. Ja, jetzt müssen wir aufpassen hier, dass nicht gleich das 3-0 fällt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die ersten 5 Minuten haben mir jetzt nicht unbedingt Hoffnung gemacht, was das Weiterkommen der Bayern angeht. Wo bist du denn jetzt zeitlich? Mal gucken, zeitlich, wie es da aussieht. 51, ah, da kannst, 10. Ja, kannst jetzt. Du gleich mal Pause machen, weil ich bin bei 49,50. Das ist ja zum Kotzen hier mit deinem Wechsel hin und her. Okay. Ja, sag mal, wann du Pause machst. Ich sage, bei 50 habe ich Pause. Bei 51,20. Bei 51,20? Ja. Ich bin noch nicht mal bei 50,20. Das ist alles okay. Guardiola hat gerade ein bisschen enttäuscht geguckt. Das ist mir sofort aufgefallen. Ja. Dem fällt auch nichts mehr ein. Nee, dem fällt anscheinend nichts mehr ein, aber es war eine tolle These, die du aufgestellt hast. Ist Peter Guardiola gescheitert mit seinem prätentiösen Taktikfußball beim FC Bayern München? Und ich kann wirklich sagen, ja, ist er. Ja, mit seiner Taktik, das würde ich noch nicht mal sagen. Aber gleichzeitig wirkt das für mich so, wenn das nicht aufgeht. Sag mal, wo du bist. Ich bin jetzt bei 50-30. Wenn das nicht aufgeht, dann, ja. Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass es alle anderen Mannschaften könnten, aber dann fehlt manchmal so ein bisschen so ein Plan B. Also das ist mir ja auch gegen Dortmund aufgefallen. Weißt du, dass da nicht jetzt, du würdest ja eigentlich davon ausgehen, dass so eine Mannschaft da ihre Taktik umstellt und zack, dann kommen sie halt mit einem anderen super Clou um die Ecke. So, jetzt bin ich bei 51 gleich. Kommen sie mit einem anderen Chalanolo um die Ecke. Ah, den würde ich natürlich kaufen, wenn ich Bayern Präsident wäre. So, jetzt wird es langsam spannend, jedenfalls was unsere Zeit angeht. Jetzt sind wir bei 51. Ein Jahr PlayStation Plus für 37 Euro kriege ich gerade rein. Ja. 51, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bin dabei. Da fliegt der Champions League Ball. Jetzt habe ich einen größeren Screen und habe jetzt auch schön Ton auf dem Ohr. Ah, toll, toll, jetzt bin ich glücklich. Na gut, steht 2-0 für Juve. Noch fehlt so ein bisschen, also ja, der Grund zum Glücklichsein. Ja, das ist natürlich wahr, aber jetzt gucken wir mal. Jetzt kann ich auch endlich mal erkennen, die Roten sind Nürnberg oder Bayern? Wer war das jetzt? Noch sind es die Bayern, aber es dauert nicht mehr lange, dann wird auch der Club uns wieder in der Champions League vertreten. Die Klubber da. Und was denkt sich jetzt, Ricky, Frage an dich, was denkt sich denn jetzt Carlo Ancelotti? Treibt er sich's Fäustle? Das, ich glaube, dass das so einen zukünftigen Trainer einfach auch beschäftigt. Oh, was ist da passiert? Ja. Da liegt Lewandowski. Mhm. Da muss irgendwas Drastisches passiert sein. Die ganze Bayernbank springt vor Empörung auf. Ja. Gelbe Karte für was? Ein Spieler mit der Nummer 19. Guck mal, der hat noch das Trikot in der Hose. Der sieht aus, als ob er aus den 90ern da rein transformiert wurde. Ja, aus der Augsburger Puppenkiste sieht er aus. Benucci, Monica Benucci schon hat eine wieder. Gelbe. Der mal seine Brüste zeigt. Ja. So, guck mal hier, da ist er wieder. Gigi, da funkeln so die blauen Gigi. Augen. Oh. Den würde ich mal wirklich in Schließmuskel gerne massieren. Oh, stell dir mal vor, wenn wir so einen schwulen Porno bei Chatrobate finden würden ja. Zwischen und dann ist Gigi, Gigi und hier von Madrid, Sergio Ramos. Oh. Da würde ich direkt mitspielen wollen. So, Xabi Alonso. Xabi, schön achter das. Ah. Naja. Es ist kein Durchkommen, würde Marcel Reif, glaube ich, sagen. Marcel Reif-Ranitzky, meine Güte. Und was ich auch übrigens noch merkwürdig finde, ich möchte gar sagen, awkward, dass Pepsi-Max-Werbung jetzt in den Champions-League-Stadien gespielt wird, weil Coca-Cola sich hier abgewandt hat gegenüber diesem Verbrechersyndikat UEFA. Ja, es gibt immer Ich finde es komisch. Es gibt halt immer irgendeinen Arsch, der dann auf den Zug aufspringt. Wenn es jetzt dann Pepsi-Max nicht mehr macht, dann ist halt, weiß ich nicht, Mate-Cola oder so. Da würde Vita-Cola stehen, das wäre doch toll, oder? Das wäre lustig, ja. Vita-Cola. Vita-Cola. Oder so Topstar-Cola, das würde ich gut finden. Ja. Topstar-Cola. Oder Ja-Cola, einfach von Rewe, die Eigenmarke. Und das neue Medion-Handy für nur 99 Euro. Das wäre toll. Ach. Hey, mein erster selbst gekaufter PC war von Medion, von meinem ersten Ausbildungsgehalt. Ja, da war es einfach noch ein Draufgänger. Ja. Würde dir heute nicht mehr in die Tüte kommen. Das war gerade eben übrigens auch wieder so eine Situation, da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, warum spielt der nicht rechts mal schnell einen Lauf? Aber so richtig, es fehlt die Idee. Ja. Und unten, ich kann dir sagen, ich habe ja überall meine Fühler. Meine Fühler, so heißen sie. Da ist er. Kingsley Coman macht sich nämlich warm. Ich wollte es gerade sagen. Und Mandzukic, guck mal, da haben sie noch eine Waffe. Ja. Thiago macht sich auch warm. Thiago, das ist halt auch immer so ein Spieler, der ist so geil, aber was du jetzt brauchst, ist halt jemand, der mit einer Einzelaktion vielleicht ein Tor erzielen kann, wa? Ich meine nicht, dass Thiago das nicht könnte, theoretisch, aber er ist halt kein Torschütze vor dem Herren. Mhm. Da willst du einfach so ein Spieler, so gerade so ein Robben, das ist Robben, für mich Robben schon ist, so ein Kandidat. Absolut, das ist ein One-Trick-Pony, aber das Pony, das hüppelt noch ganz gut. Kannst du aber wissen. Schade, dass der Robben jetzt wirklich nicht am Start ist. Und jetzt muss Ribéry mal seine ganze Klasse zeigen. Auch mit 32, du. Ja, aber er spielt halt dagegen wirklich. Ja, der Patrice Evra. Nicht Patrick, Patrice heißt er, glaube ich. Ne? Kann man sagen, wie man will. Und jetzt alle mal, komm, gib! Leck dich im Arsch. Das könnte jetzt ganz teuer werden. Das passiert ihm wahrscheinlich einmal. Joshua, guck mal da. Nee, das war Alonso. Schlecht abgeschlossen hier von dem Vogel. Aber absolut. Aber was wollte ich sagen? Ist schon übel, dass Arjen nicht mit dabei sein kann. Das merkt man schon. Diese Rivalität aus dem Hinspiel gegen Patrice Evra da hinten, das fand ich so geil. Und der hat ihn ja immer im Griff gehabt. Also Robben den Evra. Das scheiße, dass der verletzt ist oder und krank ist. Da erinnere ich dich an auch eine Diskussion, die wir hier mal hatten. Erinnere da ging es darum, Costa. Wie geil Douglas Costa ist. Und da habe ich gesagt, wie geil der ist, wird sich halt genau in solchen Momenten hier zeigen. Richtig. Weil da ist halt so ein Robben da ist so ein Ribéry da gewesen immer. Und da sind halt wirklich die ganz Großen, die dann diese Spiele drehen. Ja. Ja. Und das sind so Momente, da kannst du natürlich jetzt auch als Douglas Costa wachsen. Also das heißt jetzt nicht, dass der kein Weltklasse-Spieler ist, aber es ist halt jetzt noch nicht jemand, den ich auf so einem Niveau sehen würde wie Robben oder... Nein, aber er hat das Potenzial. Oh, er hat das Potenzial. Fuck. Jetzt könnte das... Jetzt spielen sie mit dem Feuer da hinten, du. Jawohl, ja. Leck mich am Arsch. Also, ganz ehrlich, für mich gibt's wirklich eher den Grund, mir Sorgen über ein 3-0 zu machen. Und das jetzt nicht erst seit der Chance, sondern richtig. Die komplette zweite Halbzeit schon. Den Bayern fällt auch nach vorne hin nicht mal bis zum 16er irgendwas ein. Es ist genau, noch nicht mal dieses Staffelspiel, was sie sonst da immer haben. Mhm. Und jetzt habe ich ja auch die letzten Tage, jetzt gehen ja langsam so richtig die Transfergerüchte los und Bayern soll aber richtig heiß auf diesen Miranda sein. Miranda, 31-jähriger Innenverteidiger aus Italien. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der Mann ist, der, wo ich denke, oh meine Güte, das ist ja geil, dass der zu uns kommt, weißt du? Also ja, aber ich denke mal, die werden halt aus dieser Situation jetzt ja auch ihre Lehren gezogen haben. Die merken. Zur Not holen wir wen von Dortmund. Den Mats Hummels, wa? Wäre natürlich schön. Oh, der Alaba feuert auch nochmal seine Truppe da an. Ja, jetzt wird es vielleicht ganz schwierig, wenn der Alaba und der Kingsley Coman auf dem Platz ist. Also dann. Stimmt, da weiß man gar nicht mehr, was hinten und vorne ist. Weiß aber auch der Gegner wahrscheinlich gar nicht. Und die Turiner, da muss man wirklich nochmal Respekt zollen. Das ist immer so eine Mannschaft, man weiß, die sind gut, aber man denkt halt so, ja, wenn die ins Viertelfinale kommen, dann machen die aber scheiße, ist schon eine Party. Aber. Das ist eine Bombenmannschaft, die einfach immer wieder unterschätzt wird. Gleich wieder mit 5 Mann hinten. Ja. Also das ist schon sehr gut organisiert, du, was die Italiener da machen. Schwach, schwach, schwach, schwach, schwach, Frank. Es ist natürlich schwach, aber es ist halt auch unheimlich schwer, da sich jetzt einen Weg durchzubahnen. Richtig, richtig. Ich habe ja das, nicht nur ich, andere auch, aber ich habe das ja wirklich gesagt, wenn Juve hier mit 1-0 in Führung geht, das ist wirklich das Allerschlimmste, was den Bayern passieren kann. So, jetzt nochmal kurz, Ricky. Achtelfinal aus, der Bayern wird immer realistischer. Das ist schon eine deftige Nummer für Herrn Guardiola. Ja, ja. Der so, sag ich. Da gebe ich dir gerade nur recht. Ja, Eckbälle, das schon. Ist so ein Ding. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es für die Bayern besser wäre, so ein Eckball einfach so erstmal zur Mittellinie zu schießen, dann neu aufzubauen. Ja. Also das ist... Auch was Unvorstellbares, wenn du solche klasse Spieler hast, dass die es nicht hinbekommen, irgendwie, weißt du, wenn schon nichts klappt mit den Ecken, ja, wenn sie keinen Abnehmer finden mit dem Kopf und so, dann versucht die doch wenigstens direkt aufs Tor zu zwirbeln. Das ja, wir haben ja auch so kleine Spieler, wir haben ja nur Lewandowski im Prinzip. Ja, aber guck, jetzt bringe ich mal meinen VfB hier ins Spiel, ja, was macht der Maxim, muss mal gucken, wenn Maxim eine Ecke schießt, schießt er die immer, da hat aber gerade jemand gehalten ein bisschen beim Erzähl Lewandowski. Weiter. Macht er ja immer so, schießt er die Ecken immer direkt aufs Tor. Maxim zieht die Ecken immer direkt aufs Tor. Das bringt den Torwart ganz oft in Verlegenheit. Und Stuttgart kriegt dann und wann einen zweiten Ball und erzielt ja auch relativ regelmäßig Eckballtore. Ricky, weil er es kann. Das ist richtig. Ne? Das macht er immer schön. Der Kostic hat sich das auch angewöhnt, Ecken, aber nicht so häufig wie der Maxim. Der Maxim hat das wirklich perfektioniert. Alonso geht. Brutal. Jetzt ist all doors open. Das ist ein nachträglicher Shoot gegen Real Madrid. Seitens Pep Guardiola, glaube ich. Ja, genau. Das wird die auch interessieren. Du kannst mir schon vorstellen, dass da mal so ein Ronaldo auch mal hinguckt. Meinst du, der guckt sich das Spiel an? Jetzt ist all areas open. Ja gut, aber du hast jetzt noch 30 Minuten. Guck mal, der Rafinha, der guckt auch schon ganz verknustert. Dass der da auf der Bank sitzen darf, ist für mich ein Wunder. Kaum kommt der Ulle da zu den Bayern, da gehen die komplett unter in der Champions League. Ja, aber das musst du ja auch ein bisschen psychologisch analysieren, die ganze Situation. Du hast Jens Ulreich hast du auf der Bank und der strahlt natürlich von der Bank so einen unheimlichen Druck aus auf die ganze Mannschaft. Die wissen natürlich alle von Coman bis Alaba. Der kann jede Position besetzen. Ulle, das macht die genau ganze Mannschaft. Hin. Die wissen auch, Ulle guckt ganz genau hin. Der guckt ganz genau hin. Und die wissen natürlich auch, dass für uns hier den kompletten Kader. Und das siehst du jetzt auch bei Manu Neuer. Klar, der geht da Arsch auf Grundeis, absolut. Ja, ich sag dir eins, wenn der sich hinten den Sieb an Arsch schneiden würde, da wird nur noch so ein Sprühwald hinten rauskommen sehen. Der hat einen ich kann mir das richtig gut vorstellen, diesen stierenden Blick von Ulreich, der sich immer denkt, wenn ihr wüsstet, du. Ich habe ja da konkrete Einblicke im Training. Da ist es ja so, dass der Ulreich, der trainiert ja nicht mit. Ulreich stellt sich einfach nur so neben Pfosten und schmunzelt dann und wann. Und der Ulle ist da einfach das Meister der Mindgames. Und das verunsichert so ein Neuer. Ist natürlich schlecht für uns Deutsche, wenn es dann bei der Europameisterschaft in der Vorrunde schon vorbei ist. Meinst du, der Ulreich fährt mit? Ja, ne? Zumindest mal zum Zugucken. Können wir vorstellen, dass er einfach so ein bisschen zuguckt. Die kriegen nichts zustande, keine Chance. Das ist noch nicht mal so dieses Handballspiel, was sie sonst aufziehen. Das ist einfach nichts. Was sie auch im Hinspiel aufgezogen haben gegen Juventus Turin. Und das ist jetzt heim. Man muss das immer noch betonen, mein Freund. Weil die, glaube ich, wirklich. Weil die die ganze Zeit so seit diesem 2:0 halt wissen, oh, jetzt geht's um alles, wir müssen jetzt. Und es fehlt so ein bisschen die Ruhe. Ja, es fehlt jetzt so ein Spieler, der die Ruhe hier mit reinbringt und gleichzeitig dann gute Aktionen setzen kann, die auch so ein bisschen Juve mal in die Bredouille bringen. Weil Turin hat das jetzt so gut im Griff und ich glaube, die wissen ganz genau, wir müssen jetzt einfach nur Geduld haben, dann machen wir hier noch ein Tor. Oder kriegen zumindest keins. Das ist der Nacho-Modus an, das ist ja völlig klar, die stellen sich jetzt hinten rein. Ja, würden die Bayern andersrum wahrscheinlich genauso machen gegen... Nee, hätten sie ja gemacht beim 2-0, aber haben sie ja nicht gemacht. Nee, ich wollte sagen, gegen einem vergleichbar guten Gegner. Weißt du, also für Bayern war das Selbstverständnis wahrscheinlich schon da, dass sie Juve hier ausschalten. Absolut. Und als es 2-0 stand, muss man ganz ehrlich sagen, da war es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis das 3-4 oder sogar 5-0 fällt. Aber dennoch musst du halt konzentriert bleiben und kannst dich da nicht, und das fand ich jedenfalls, nicht so vorführen lassen von Juve. Weißt du, auch nach dem 2-1, da haben sie sich wirklich vorführen lassen zeitweise. Also muss ich mal kurz eine Lanze brechen für mein Umfeld. Früher, vor 2-3 Jahren oder so, und jetzt, vor 2-3 Jahren, werden hier im Viertelstundentakt die Nachrichten eingeschäppert von irgendwelchen missgünstigen Arschlöchern, hier Bayern fliegen raus oder so, weißt du, was ich meine? Ja, man hat ja auch seine Lektion gelernt. Also nein, aber ja, ist ja jetzt egal. Und jetzt, völlig im Gegenteil, eher so, weißt du, die schaffen das noch Kopf hoch und so, und nee, also... Die Nachrichten, die ich bis jetzt bekommen habe, waren so, in der Richtung. Das finde ich einfach großartig. Na, weil wir auch als Deutsche einfach... Ja, natürlich, aber nichtsdestotrotz gibt es immer irgendeinen Schwachmaten, wirklich Vollidioten, der immer schreit... Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen. Das ist ein Verein, der halt einfach polarisiert. Und mit seiner ganzen... Sei doch mal das Maul, lass mich noch mal ausreden. Der polarisiert und einfach immer wieder... auch mit Einkäufen dafür sorgt, dass du als Fan einer anderen Mannschaft schon so ein bisschen frustriert sein kannst. Da hast du natürlich völlig recht. Aber nichtsdestotrotz sind es dumme Schweine. Das muss man aber abkönnen als Serienmeister. Aber eliminiert anscheinend. Schön, das freut mich wirklich. Was ist eliminiert? Und dieser Schlagmensch ist eliminiert aus meinem WhatsApp. Vielleicht bei dir, aber die werden morgen schon aus ihren Löchern kommen. Da kannst du aber einen drauf lassen, das ist auch immer so. Das ist jetzt, das ist schon immer so, dass wenn du viel Erfolg hast. Wenn dann jetzt, aber morgen wird mich da keiner irgendwie. Ja, bei dir vielleicht nicht. Aber ja, das meine ich ja. Du bist ja jetzt auch nicht die Titte der Welt hier gerade. Aber ich glaube schon, dass viele Fußballfans auch in Deutschland so ein bisschen, sich darüber amüsieren. Darum geht's mir doch gar nicht, mein Freund. Darum geht's mir doch gar nicht. Darum geht's mir doch überhaupt nicht. Natürlich ist mir das klar, dass der FC Bayern München der polarisierendste Verein nach Red Bull Salzburg Leipzig ist. Aber darum geht's mir doch überhaupt nicht. Hier geht's doch nur darum, dass es vor 3-4 Jahren hätten Leute mir geschrieben, reihenweise, weißt du, was nicht mehr der Fall ist. Das finde ich einfach nur toll, dass es keine... Die können ja gerne der Meinung sein, weißt du? Aber die müssen es mir noch nicht schreiben. Dann denke ich mir, was habt ihr denn für ein unglückliches Leben, mir so auf den Sack zu gehen? Naja, weil das halt, ist halt der einzige Moment, wo du den Bayern mal ans Bein pissen kannst. Das ist halt sonst nie möglich, deswegen kommen sie dann alle. Ja, pissen sie mir noch ans Bein, dann denke ich mir, was habt ihr für ein Problem? Weil du arrogant mit deiner Liebe zum FC Bayern umgehst. Deswegen freuen sie sich dann, dass sie dir da mal einen reindrücken können. Ist halt einfach so. Das musst du leben. Damit musst du, das juckt dich ja wahrscheinlich dann auch nicht so sehr, oder? Nein, aber offensichtlich ja schon. Ich denke mir dann immer nur, Kommentator ist übrigens Wolf-Christoph Fuß. Ja. Wurde gerade eingeblendet. Ja, wurde mir gerade eingeblendet. 25 Minuten, das wird mir gerade eingeblendet. Und muss ganz ehrlich sagen, habt ihr die Tormusik liegen? War mir sicher, dass ich die einmal spielen kann. Ja. Oder zwei, dreimal. Kannst du ja auch zweimal spielen. Naja, es war halt, die habe ich nicht von Juve, muss ich dazu sagen. Achso, die hast du nicht von Juve? Nee, da hab ich auf Stille gesetzt. Wie geht die von Juve? Ich glaube, die geht irgendwie so, die dumm, oh, oh, oh. Ja, geht die nicht so? Der Kommissar geht dumm, oh, oh, oh. Ist doch so, oder? Ich glaube, ja. So. Tja, macht dir wenig Mut aktuell, aber ich bin ja so ein Optimist, der sagt, wenn hier ein Tor fällt für Bayern, da brennt die Kacke lichterloh und mir ist eigentlich scheißegal, wann das Tor fällt. Ich bin mir sicher, dass wenn ein Tor fällt, dass es dann nochmal spannend wird. Außer es ist jetzt in der 95. Minute. Ja. Das ist brotlose Kunst, sagt man da, glaube ich. Ja, aber was willst du machen? Das ist das Ding. Die stehen da hinten drinnen mit 8 Mann. Ja. Und selbst wenn die schwach wären, die 8 Mann, ja, hast du ein Problem, ein Tor zu erzielen. Wie steht es übrigens? Und jetzt, oh, das war aber rüde. Ein rüdes Foul. Wie steht es denn bei Barca gegen Arsenal? Barca führt 2-1. Das ist gut, das bringt Kohle. Ja gut, ist ja. Wie ging das Hinspiel aus? Wie ging das Hinspiel aus? 2-0 für Batza, ja, glaube ich. Also da waren sie ja eigentlich schon durch, 2 auswärts. Barcelona. Ja, das ist merkwürdig. Also wenn man sich das mal so überlegt, jetzt vor einer Woche? Nee, vor 2 Wochen. Nee, wann war denn das Hinspiel? Vor 2 Wochen, so zu dem Zeitpunkt ungefähr, da ist man wirklich davon ausgegangen, dass Bayern das hier wirklich auf einer Arschbacke absitzt, das Spiel. Aber der Khedira, der ist mir überhaupt nicht aufgefallen, ne? Das ist ja immer so. Also Khedira ist halt einfach so ein Swoni Mirsoldo einfach. Der, wenn er nicht da ist, fällt er sofort auf. Und wenn er da ist, fällt er nicht auf. Das ist wirklich merkwürdig. Aber die Frisur steht ihm gut, oder? Tut ihm richtig gut. Er kann alles optisch tragen. Er kann einfach alles tragen. Es ist einfach, ja. Sami Khedira ist ein wunderschöner Schwabe. Naja, die Lena Gerke, also die hätte ich mir schon warm gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, ich glaube, da wird er nicht allzu viele Probleme haben, die ein oder andere Frau kennenzulernen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da. Du, neulich ist mir das so gekommen. Da habe ich Beatsteaks gehört, Beatsteaks live. Und dann habe ich echt so gedacht, ich verstehe sofort, dass so viele Weiber mit Pops oder Rockstars ficken wollen. Weil das natürlich schon unfassbar geil ist, wenn da so ein Sänger da auf der Bühne rumkrakeelt, habe ich mir gedacht. Mache ich vielleicht jetzt auch in Zukunft. Ja. Ach, der Basali. Du hast jetzt meinen Musikgeschmack für dich entdeckt. Ja, ne? Ja, absolut. Da bin ich jetzt voll dabei. Und das wäre, glaube ich, auch mein erstes Genre, das ich beackern würde. Einfach mal da einen Schlager rauswichsen. Du wirst gar nicht glauben, was mit es da Orgel. Für Bitches gibt. Orgelmusik ist einfach der Shit. Absolut. Wie fandst du das, als Lilly für dich vorhin ein Ständchen gespielt hat? Auf dem Klavier, muss man dazu sagen. Ja, den Soundtrack von Drive gespielt. Ja, also es ist immer beeindruckend, wenn Menschen so Instrumente für mich spielen, vor allem. Ich habe ja am Anfang, vorher habe ich ja auch mal eine Runde auf dem Klimperkasten gespielt. Ja, ja. Aber das ist einfach, da bist du noch nicht bereit für. Naja, für gut, du hast ja auch, sag ich mal, mit einem anderen Gliedmaß da gespielt. Da war ein bisschen einseitig vorgetragen, aber ja. Der Versuch an sich, den geht es hier auch zu würdigen. Ich versuche jetzt hier gerade noch eine gute Miene zum bösen Spiel eigentlich zu machen. Oh, das muss kein Freistoß. Eine Müller tritt man nicht in die Fresse. Es gibt, ja, aber auch dieses Lamentieren, Alter, ich verstehe das zwar, aber man kann auch erstmal weiterspielen, weil. Lewandowski übrigens. Ja. Wie fandst du eigentlich meine Bananen-OP? Die ist mir nicht aufgefallen. Wo fand die statt? Zu Hause bei uns in der heimischen Küche. Ach so. Er ist jetzt noch nicht durchgedrungen durch den Blätterwald, also zu mir. Mein Bananen, ich bin ja Bananenfan. Ich will mal ganz kurz was zählen. 1, 2, 3, 4, 5er-Kette und davor mit einer 4er-Kette. Direkt vor der 5er-Abwehrkette steht nochmal eine 4er. Und vorne haben sie den Morata stehen. Libero-Kette, ja. Und zwar mein Bananenbäumchen hat einen Ableger gekriegt. Und das bedeutet natürlich für mich als Bananenbaumliebhaber, dass du da direkt, na, das ist Verzweiflung. Das ist Verzweiflung. Ich könnte jetzt auch eigentlich mich ein bisschen abwenden und, warte mal, oh. Und da habe ich den Stamm, sage ich mal, habe ich mit einem Pinsel, wirklich mit einem Küchenpinsel, habe ich den freigebürstet richtig bis unten, bis zum Ableger. Da war natürlich nichts. Und da habe ich ganz minutiös, habe ich den Ableger habe ich abgeschnitten mit einem ganz scharfen Messer und habe ich in ein kleines Cognac-Gläschen habe ich reingetan und zum Keimen gebracht. Ich bin da einfach. Ich habe Leben erschafft. Quadrado. Oh, wer war das? Aber das sind jetzt die Momente, wo die Bayern auch mal schnell einen Ball gewinnen müssen und dann mit 2, 3 guten Pässen da mal ein bisschen ein paar Meter machen sollten. Jetzt muss man natürlich die ganzen Floskeln bringen. Man ist ja gegen den Vorjahresfinalisten rausgeflogen. Ja gut, davon kannst du ja nichts kaufen. Also das ist ja, das muss man bringen. Nee, was du jetzt bringen musst, ist, wenn du halt in deinem Hinspiel den Sack nicht schon zumachst, obwohl du die Möglichkeit hast, musst du dich halt nicht wundern, wenn die Scheiße so ausgeht. Die haben so stark gespielt für Stuttgart, muss man sagen, kommen dann die Ausreden vom Sommer. Und ich bin wirklich der Meinung, dass die das Spiel hier auch im Hinspiel abgegeben haben. Die natürlich. Haben sich in die Situation gebracht, dass so ein 1-0 oder so ein Tor der Turiner einfach dann, ja, sie so unter Druck setzt, dass sie mehr riskieren müssen als nötig. So. Jetzt bringen sie da vorne nochmal den giftigsten aller giftigen Spieler rein, du. Der ist mein super gemacht. Ja, der wird da immer nochmal für die ein oder andere Unruhe sorgen. Und ja, klar. Das hast du aber noch milde ausgedrückt, mein Freund. Interessanterweise. Guck mal, Costa holt sich die Pille vom eigenen 14er. Ja, weil. Und jetzt. Weil er auch mal was zeigen muss jetzt. Von dem kam ja in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts mehr. Und jetzt come on, sag ich dazu nur. Wie gesagt, ich sehe nicht, wie Bayern hier irgendwie ein Tor schießen kann. Aber außer Distanz, Mann. Naja, gut, aber ne, freilich. Und dann steht da noch so ein Buffon, der jede Scheiße da hinten rauskratzt. Es ist ja natürlich auch klar, warum die Bayern so sentimental und lethargisch spielen. Denn es ist das letzte Spiel vom Kaiser bei Sky. Es kann sein, dass es da einfach auch so ein bisschen da wird für den anderen Spieler halt auch was anderes zählen als aus Champions League. Wenn du weißt, der Kaiser hört bei Sky auf. Der Kaiser bei Sky auf. Oh, jetzt wird's wieder, jetzt kannst du aufs Klo gehen oder irgendwas anderes machen, denn jetzt liegen die Bayern wieder in der Ecke, ja. Aber ich muss sagen, ich habe diese Live-Commentations habe ich ein bisschen vermisst. Ja, gerade wenn es so ein tolles Spiel ist. Letzte Mal war Bayern gegen Stuttgart, weißt du noch? Ja, da muss man aber nochmal sagen, dass das ein ganz anderer VfB war. Dieses Spiel gibt's ja schon in 2 Wochen oder so wieder. Ja. So, jetzt mal, ja, mach mal einen Trick, Junge! Jetzt ist er drinne! Jetzt ist er drinne! So! So sieht's nämlich aus, du! 18 Minuten haben wir noch! Oh, hier bebt es mein Hinterloch, du! Wahnsinn, jetzt geht's ab hier! Oh, endlich wieder Stimmung im Loch hier, du. Oh Mann, steck den Finger in den Po, Mann. Hurra, hurra, die Bayern, die sind da! Hurra, hurra, die Bayern, die sind da! Hurra! So, jetzt ist das passiert, auf was ich so ein bisschen spekuliert habe, dass wir einfach nochmal 15 Minuten Action Jackson kriegen. Ja. Und da sind sie schon wieder. Man muss wahrscheinlich jetzt direkt mit dem 2-2 rechnen. Der Müller. Den nimmt er sonst auch besser an. So, und das hast du einen Bullen überfahren? Das hat sich gerade angehört, als ob du irgendwie einen Stier oder so angefahren hättest. Und jetzt Arturo, der Krieger, the Warrior. So, und ich sag dir was. Wenn ich jetzt Bayern München wäre, würde ich jetzt nicht nur alles auf eine Karte setzen, sondern ich würde jetzt einen Spieler opfern. Ich würde jetzt so aggressiv spielen und damit. Meinst du wie im Eishockey? Nicht jetzt, das wäre auch mal geil, wenn Guardiola einfach so ein Spieler. Neuer raus mit dir. Oder nee, nach vorne beordern. Nee. Und dann würde ich aber so richtigen Troll-Move für dich bringen, dann würde ich Lewandowski ins Tor stellen. Oder ein ganz Philipp Lahm, ganz klein. Ganz klein, Philipp Lahm. Da muss ich aber auch noch so klein machen. Hallo? Ja. Ich habe immer Angst, dass meine Verbindung abbricht, deswegen brauche ich immer deine Rückmeldung ganz kurz. So, hier, da sind sie natürlich jetzt am Ball, alle Bayern, kannst du sagen. Götze, auch eine Ansage, dass der Götze hier nicht passt. Bringt. Da? Ja? War das Hand? War das Hand? Nee, Ricky, war das Hand? Gepfiffen. War das Hand? Nee, das Ricky, kann man daran erkennen, wenn der Schiedsrichter nicht weift, dann ist es auch... HTC Vive hat er doch auf. Oh. Weißt du, was ich mich immer frage, dass man sagt doch immer Lo-Fi und Hi-Fi. Dabei klingt Low-Fidelity und High-Fidelity viel geiler. Oh, High-Fidelity, toller Film. Jetzt, das stimmt, jetzt. Pass auf. Hast du das gesehen? Hingesprüht hat er da. Der Schiedsrichter hat den Ball weggetreten. Der hat einen Rotzfaden da hängen, der Alonso. Ja. Oh, jetzt bebt hier echt das Loch, ohne Witz. Oh, und der Finger bei mir hängt auch am Abzug hier. Wenn wir nochmal richtig, alle Mann müssen jetzt nochmal anfeuern jetzt hier. Bayern München, alle! Bayern München, alle! Bayern München, alle! Oh! Ist der Neuer da im Strafraum schon? Nee, das ist Ulle. Ulle? Ganz im Ernst. Ja, Ulle hat gerade Quadrat und Finger in die Nase gesteckt. Guardiola würde sich unsterblich machen auf ewig. Ulle ist ein Wechsel. So, jetzt knallt's, pass auf. Ah, oh, die Turiner, das sind so Drecksviecher, du. So, Ricky, jetzt kann ich dir sagen, das sind Champions League-Abende, für die ich einfach lebe, für die ich diesen Podcast mache. Oh, das sind Champions League-Abende. Oh, toller Moment, aber immer wenn es so lange dauert, passiert dann oft auch gar nichts. Ja. Und hinten haben sie natürlich einfach die größeren Spieler, die Turiner, also so ein Freistoß-Eckstoß, da rechne ich mit nicht viel, aber Und jetzt aus der Distanz, aber irgendwie ist das Ding rein. Oh. Die stehen mit 5 Mann da hinten im eigenen Tor rum. Guck mal, die Schickeria steht, die Südkurve. Oh ja, ich auch. Und das heißt was. Peter Guardiola da unten. Dem Peter Guardiola, muss man an der Stelle auch wirklich sagen, dem geht schon der Stift. Ich kann mir schon vorstellen, dass für ihn das wirklich auch persönlich so eine Niederlage wäre, jetzt hier im Achtelfinale rauszufliegen. Der ist so ehrgeizig, der Typ. Das würde er sich selber, glaube ich, nicht verzeihen. Er würde sofort sich hinterfragen, glaube ich schon. Und das wiederum würde mir Sorgen machen im Hinblick auf den Rest der Saison. Meinst du, er hängt sich? Man sollte keine Witze drüber machen. Bei Guardiola weiß man es wirklich nicht. Also. Nee, das war überhaupt kein Witz. Ich kann es mir gut vorstellen. Boah, dass er sich an so einer. Kann mich jetzt nicht mit so Belanglosigkeiten auseinandersetzen. Das ist mir hier einfach zu spannend gerade. An so einer Kette Salsiccia-Würste sich aufhängt. Gegen jede andere Mannschaft würde ich jetzt Geld auf ein 2-2 setzen. Aber diese Turiner, das ist so ein Drecksvieh. Also. Ja. Und der Cuadrado und der Mandzukic da vorne, die können das immer Nadelstiche setzen. Oh meine Güte, ist das, weißt du. Also ist das spannend. Sollen wir uns festlegen und sagen, entweder 1-3 oder 2-2? Ich sag 4-4. Das wäre natürlich phänomenal, aber leider für die Bayern dann auch nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Ja, aber darum geht's ja nicht. Das stimmt, es kommt auf das Ergebnis an. Ja. Das ist richtig. Komm, Ribi. Einfach mal einen Trick machen. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, wie viel Kraft hat so ein Ribéry noch? Ja, das ist natürlich die Frage. Und das ist natürlich Quatsch. Du hast noch Zeit. Wir haben noch. Warte mal, Chris. Da muss ich dir sofort in die Parade fahren. Du sagst, das ist Quatsch. Man muss dazu sagen, Vidal hat ja gerade aus 25 Meter einfach mal abgezogen. Aber ich bin schon der Meinung, dass das eben diese Momente sind, die dann vielleicht so ein Spiel plötzlich drehen. Weißt du, dass halt so ein Ding da reingeht auf einmal. Ja, natürlich. Aber du hast noch mit Nachspielzeit gute Viertelstunde. Und ja. Und der Costa. Das muss man ja auch nochmal herausstellen, hat die Vorlage zum 2-1 gegeben und ich habe es ja vorhin gesagt, das sind die Spiele, da musst du dich dann zeigen, da musst du den Unterschied ausmachen und die Vorlage, die war's. Wer hat eigentlich das Tor gemacht? Vor lauter Freude habe ich es gar nicht mitbekommen. Johannes Lewandowski. Ja, hoffentlich können die Bayern den halten. Ich würde echt abkotzen, wenn der nach Spanien geht. Würde echt abkotzen. Oder England, warum nicht? Ne? Ich finde es geil, dass wir so einen Spieler, so einen Ausnahmestürmer in der Bundesliga haben. Ja, finde ich auch toll. Jetzt irgendein Trick, mal irgendein Trick. Was macht denn der da? Oh. Das war Hand. Oh, das wird hier, glaube ich, echt extrem spannend. Jetzt habe ich keinen Kugelschreiber. Wieso? Wolltest du denn noch das Tor aufschreiben? Ich habe was in der Hand, dann nehme ich einfach meinen Penis. Ja, der ist eine ähnliche Größe. Wenn du das einfach selber liegen lassen hast. Meine Güte, toll. Muss ich aufnehmen. Da bin ich einfach ein Wortvirtuose. So, habe ich noch einen in der Schublade gehabt. Penis oder ein Kugelschreiber? So, jetzt hier kommt noch was. Oh, das darf man nicht machen. Ist er da der Hand dran? Jawohl, er hat so einen Wischer da gemacht. Aber das kannst du nicht machen. Das ist immer blöd, weil wenn es dann vielleicht mal so eine Situation gibt, wo es ein bisschen strittig ist, ja, stell dir mal vor, 89. Minute, man sieht nicht richtig, ist es Hand oder Kopf, was wird der Schiedsrichter wohl machen? Meinst du, Franck Ribéry kann noch? Er hat zweimal erst über 90 Minuten gespielt, seitdem er wieder fit ist. Welche ich Alternative? Glaube, langsam wird's eng. Alternative? Alternative, warte. Du könntest Müller auf den linken Flügel stellen und Thiago auf den 10. Nee, das ist Thiago für mich nicht gefährlich 10. genug. Müller will ich da zentral haben. Ulreich? Das wäre die einzige. Nee, also das ist das Problem. Natürlich kannst du jetzt hier einen Ribéry rausnehmen, aber ich weiß nicht, so ein Götze, der macht für mich jetzt auch noch nicht gerade den fittesten Eindruck und sowieso hat er sich bei den Bayern noch nicht so. Was meinst du, wie die Turiner den Coman und den Vidal trollen werden, wenn sie rausfliegen? Ja, würden wir aber auch machen, wenn wir Turiner werden. Also ich würde ihm auf jeden Fall mal eine lange Nase machen. So einfach mal so hingehen, so eine lange Nase machen, das würde ich machen. Ja. Und dem Coman würde ich, wenn er dann so zum Kabinengang langsam läuft, würde ich dem die Hose runterziehen, so, weißt du? Ja. Das würde ich machen. Oh, faul. Toll. Und jetzt Ribéry. Jetzt ist ein Moment, da kann Ribéry ganz viel wert sein. Chippt einen in die Mitte und Douglas Costa. Das war Hand. Scheiße. Ball vergessen, sagt jetzt wird's der enge. Christian. Jetzt wird's enge. 3-3. Na gut, 2-3. So, Kimmich, komm. Na, jetzt muss er. Das ist ja wieder das Problem. Weißt du, die werden natürlich jetzt hier nicht mit voller Mütze da drauf gehen, weil die jede Sekunde genießen, in der sie den Ball. So, schöner Fehler jetzt hier. Mensch, jetzt komm mal. Irgendwas. Wir haben die 82. Minute, jetzt wird es langsam kritisch. Oh, Ribéry. Übersteiger. Mach einen Übersteiger, ja. Junge. Nur Kotschan muss er jetzt machen. Jetzt mal in die Hacke rein oder irgendwas. Bernhard, gelernter Stürmer. Aber auch nichts zu sehen, so von dem, was wir jedenfalls mitbekommen haben. Nee, nichts zu sehen. Und das ist Kingsley Coman, der Zwillingsbruder von David Alaba. Du musst jetzt hier clever spielen. Nee. Also auch wenn es schwerfällt, aber also ich hätte ja wirklich jetzt diese Taktik angewandt, alles nach vorne werfen und gleichzeitig so ein paar Spieler von den Turinern wegtreten. Zählt das jetzt eigentlich als Ballkontakt? Thiago hat gerade den Ball gefangen von draußen, hat den Costa zum Einwurf gegeben. Ist das schon der erste Ballkontakt? Zumindest hat er das Spiel bereichert. Das kann man definitiv sagen. Ja. So, Costa. Aber der kann schon geil schießen. Oh. Ja, na klar. Costa ist der ultimative Offensivspieler. Der ist komplett, der ist schnell, der kann gut flanken. Der hat gute Distanzschüsse. Der ist einfach komplett, der Junge. Ach, Freunde. Ja, nee, aber das war schon ein Foul. Jetzt guck mal, jetzt wirst du es gleich sehen. Das ist schon. Ja, natürlich. Aber dass du da hinfallen musst, das ist natürlich angenommen. Richtig. Aber genau so musst du es machen. Du musst jetzt, so dieses Rumspielen da und immer aus der Distanz schießen. Du musst jetzt hier wirklich zeigen, dass du bereit bist zu sterben. Du hast zu mir gesagt, der Krieger ist der Spieler, der den Unterschied macht. Das ist der Spieler, der wirklich bis aufs Blut kämpft in solchen Spielen. Und du brauchst jetzt 11 Krieger. Stark. Oh, abseits, Gott sei Dank. 11 Krieger müssen wir sein. 11 Krieger müsst ihr sein. So. Hat er da einen Pokémon-Ball eigentlich ins Haar tätowiert? Der Bock war? Mhm. Ja, ich glaube, der hat einmal auf der einen Seite Sun und auf der anderen Seite Moon. Weil er sich rein tätowiert, ja. Bist ja so ein Gamer, das gibt's ja gar nicht. Ja, absolut. Ich Ribéry stark gemacht. Komm weiter. Ist eigentlich ein Freistoß, deswegen ist es jetzt so ein bisschen doof. Kann er sich sparen, bringt gar nichts. Im dümmsten Fall lässt sich der Spieler fallen und dann verlierst du wieder 2 Minuten. Hast du recht, das waren weise Worte. Und Costa wirkt ein bisschen. Ja, das auch, ja. Kommt halt auch nicht mehr viel. Ist auch nicht seine Position jetzt gerade. Nee, überhaupt nicht. Das muss man wirklich jetzt hier mal sagen. Die spielen das so stark, weil die spielen ja nicht gegen irgendwelche Pfeifen, Coman und so. Das sind echt großartige Fußballer und die sehen wenig Licht gegen die Turiner. Ja, absolut. Das machen die wirklich Weltklasse. Und das ist natürlich immer leicht gesagt, die stellen sich nur hinten rein, aber das haben schon viele Vereine in dieser Saison gegen Bayern versucht und sind daran kläglich gescheitert. Spielt der Evra eigentlich überhaupt? Nee, der spielt gar nicht. Das kann man so und so sehen, glaube ich. So. Ja, an dem Coman, das kann ich dir schon mal sagen, da werden wir noch viel, viel Freude dran haben. Ja, ich muss man mal abwarten. So ein Trainerwechsel, du weißt, wie es ist. Also, das, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, ist auf jeden Fall vielversprechend. Ja, absolut. 19 Jahre alt, der Bub. Aber das hat man bei Michael Sternkopf auch immer gesagt, wa? Und dann ist eigentlich nie was gut. Aber vielleicht wird es ja noch was für die Karriere. Kann ich mir vorstellen. Mehmet Scholl galt ja mit 31 auch noch als Talent. Also. Ja, und Lars Ricken bis heute. Das stimmt, Lars Ricken, der schafft nochmal seinen Durchbruch. So, jetzt. Ob der noch den Durchbruch schafft? Oh, jetzt raufe ich mir hier gerade schon die Haare, weil auch das ist wieder so ein taktisch cleverer Schachzug, dass, wenn die Bayern mal hinten sind, dass die Turiner da so ekelhaft dann nicht direkt pressen, aber schon Druck ausüben. Also die lassen die Bayern da hinten einfach nicht rauskommen. Ja, das ist wirklich überragend gemacht. Und da kämpft wirklich die ganze Mannschaft von A bis Z, der Cuadrado, was der da auch ackert, ne? Ja, also ich finde es jetzt wirklich ein extrem gutes und spannendes Champions League Achtelfinale. Fünf Minütle noch. Ja, und ich, 3 Minuten Nachspielzeit, würde ich sagen, 4 vielleicht sogar. Und ich würde mich jetzt sogar fast festlegen. Ich würde sagen, wir machen heute keine Überlänge. Ja, das ist aber Quatsch, das jetzt zu sagen. Kannst du überhaupt nicht vorhersehen. Doch, das kann ich. Guck mal das an hier. Wegen so welchen Aktionen kann ich das ganz gut. Douglas Costa, aber wenn er reingegangen wäre, hättest du fast gesagt, das wäre der beste Fußballer aller Zeiten, ne? Ja, aber... Ist halt nicht reingegangen, ja. Das stimmt natürlich. Oh, ja, der Thiago, der denkt sich natürlich auch sein Teil, wa? Ja, natürlich. Hier geht's um alles. Der Coach setzt nicht auf mich. Ja. Das muss man jetzt vielleicht auch mal mit einbeziehen. Das sind natürlich dann so Momente, die auch den Rest der Saison für so einen Spieler ganz persönlich verändern können. Und Thiago hat schon gesagt, er wurde darauf angesprochen, was ist, weil es hieß ja, ne, vor 3 Jahren Thiago oder nix, dass Pep Guardiola der größte Thiago-Fan nach mir ist. Und Thiago hat gesagt, er fühlt sich hier so wohl, er würde also eher verlängern als zu gehen. Ja, das finde ich auch mal, also da ist immer viel Gelaber. Ich meine, in Barcelona hat er ja nicht so oft gespielt. Da geht er nicht zurück. Deswegen kann ich schon verstehen, dass er damals zu Bayern gegangen ist. Und weil er halt auch wusste, dass Guardiola auf ihn setzt. Und ja, er sieht ja jetzt, dass Guardiola aktuell nicht auf ihn setzt. Ja, er hat nicht zu Beginn auf Thiago gesetzt, da hat er auf Alonso gesetzt und auf... Ja, aber das ist okay. Du kannst ruhig da solche Dinger bringen. Genau, weiter geht's. Guck mal in der Mitte, da in der Mitte rennt der Costa rum. Guck mal, der Costa, jawohl, so. Und jetzt. Ja, aber du merkst es selbst. Ich hätte es auch ganz viel lieber, wenn der Costa... Ja! Oh nein! Oh! Anpfosten, ich kack ab! Aber abseits, wa? Aber du sagst es ganz richtig. Ich hätte es auch lieber, wenn der Kostic da rumlaufen würde. Anstelle von? Costa. Der Kostic, der würde jetzt auf jeden Fall mal so einen Übersteiger machen, glaube ich. Oh, ich habe schon einen Knopf auf der Musik gehabt wieder. Ja, ja. Ah, Robert Lewandowski. Das war jetzt. Aber ich kann einfach meine Augen nicht von Gigi Buffon lassen. Ich auch nicht. Aber er kann selber seine Augen auch nicht von sich lassen. Aber das ist doch völlig okay. Das ist absolut okay. Aber du, da muss ich auch sagen, sollte es hier zum Elfmeterschießen kommen, was natürlich wirklich schwierig sein wird, es dazu kommen, hat man natürlich mit Buffon da hinten auch wieder einen Torwart drin, der mir auch wiederum nicht allzu viel Mut macht für die Bayern. Das ist auch wieder so ein ekelhaftes Elfmeterschießen gegen Buffon. Der hält auf jeden Fall ein, vielleicht sogar zwei. Nicht, dass Neuer das nicht könnte, aber... Ja, aber... Naja. Nee, jetzt, nichtsdestotrotz kann man dem, glaube ich, jetzt schon sagen... Costa, das ist... Das ist nix, das ist heute nix. Und der Buffon. Man muss wirklich sagen, dass es natürlich eine bittere Nummer ist, aber das ist mir lieber so, man hat es selbst verkackt, man hat es im Hinspiel verkackt, indem man nicht das 3-0 gemacht hat, indem man zwei dumme Gegentore bekommen hat und man muss ganz klar sagen, jetzt im Rückspiel, Heim, so ein anspruchsvolles Spiel zu spielen gegen einen Weltklasse-Gegner, das ist dann, ich hätte jetzt fast gesagt, okay, gegen die rauszufliegen, weil es einfach nicht okay ist für diesen Verein. Nee, okay, aber es ist mir lieber so, gegen eine Mannschaft auf absoluter momentaner Augenhöhe, die das defensiv einfach Weltklasse macht, als wenn das jetzt irgendwie unglücklich oder sonst irgendwie wäre. Na, ich sage also aber mal so, die ersten 70 Minuten oder ersten 60 Minuten, 65 Minuten hat Bayern hier nun wirklich nicht den Eindruck gemacht, dass da irgendwie was möglich ist. Und Juve hat einfach klasse gemacht. Die haben sofort die erste Chance genutzt, ja. Auch wenn das Glück war, aber das gehört halt auch dazu. Und haben dann nachgelegt. Mhm. Weißt du? Also das sind halt so diese Momente. Ja, ich denke dann immer, wenn ich sowas sehe, denke ich immer so, sowas würde Barcelona nicht passieren. Denke ich mir immer genau, so. Genau. Und ja, hier kommt's nochmal, das Tor. Überragend, das muss man wirklich sagen. Das ist auch noch abgefälscht von Benatia. Hast du gesehen? Ja, der ist dann noch rangerutscht an den Ball. Vielleicht genau der Millimeter, der dann das, den Unterschied macht. Das wird wahrscheinlich so sein. Nichtsdestotrotz Weltklasse gemacht. Also wirklich. Ja. Also ja, ich fand die Leistung jetzt hier von Bayern im Rückspiel bis jetzt auf die Schlussphase einfach zu schwach. War einfach zu schwach. Da kam jetzt dann nicht mehr der entscheidende Impuls, weißt du, so ein Powerplay, das einem Mut gemacht hat. So, jetzt haben sie zwar das 2-1 gemacht, aber jetzt fehlt halt auch wieder so der Drang nach vorne. Da fehlt auch ein Janka vorne drin, weißt du? Oh ja, Janka, der hätte den auf jeden Fall. Jeremies und Janka, das wäre. Das wäre schön gewesen, auch optisch. Auch optisch hätten die nochmal Maßstäbe gesetzt. So, jetzt bekomme ich die ersten Sprachnachrichten. Tja, die werden wahrscheinlich sich ungefähr so anhören. Ja, bin ich mal gespannt. So, Kingsley Coman. Aber weißt du was? Hör ich mir gar nicht an. Der hat noch einen Trick auf Lager. Bei Costa habe ich immer das Gefühl, dass der immer schießen wird jetzt, sobald er einen Ball hat. Oh, wenn der Ball dazu... Jetzt Vidal, mach irgendeinen Trick. Oh. Carlos Vidal, du. Coman, da hinten steht einer. Ja! Das gibt's doch nicht! Das gibt's da nicht! Was ist jetzt los? Doch zählt! Ich dachte gerade, das Tor zählt nicht. Alle ruhig bleiben. Wo sitzt du noch? Die Sprachnachricht, die hat mir gerade das 2-2 angedeutet. Gott sei Dank hast du es nicht aufgerufen. Absolut, Gott sei Dank. Und das bedeutet wieder, mein Kumpel Robert und alle Menschen in meinem Umfeld, ey, ihr seid echt cool. Ihr trollt mich nicht, ihr seid einfach die coolsten. Mein Gott, Walter, hätten wir das gedacht, dass wir hier jetzt doch noch in die Verlängerung kommen. Ricky, jetzt fick ich dich aber an Arsch vor Freude. Ich halte aber auch hin vor Freude, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mach so ein paar Köttel, mach ich dann. Ist das schön? Aber wenn es jetzt hier gleich so eine Pause gibt, dann muss ich ganz dringend mal austreten. Da musst du dann kurz überbrücken. Kein Problem, ja. Ah, Kingsley Coman, der jetzt Douglas Costa heißt, hier nochmal mit einem Schuss aufs Tor. Ich sag ja, der Costa, der ballert jetzt aus allen Lagen. Nutzt, das heißt Nachtschicht. Chris, Nachtschicht. Gleich eine Frage. Nutzt Guardiola jetzt vielleicht nochmal einen Wechsel, um defensiv, also jetzt könntest du ja so einen Thiago bringen, weil der auch nochmal defensiv ein bisschen mehr bringen könnte. Oder würdest du jetzt direkt wirklich weiter aufs 3-2 gehen? Das sind Planspiele, die, glaube ich, mein Gehirn jetzt gar nicht mehr bewältigen können. Aber ich würde sagen, für wen würdest du ihn denn bringen? Ja, ich würde glaube Ribéry rausholen. Ich würde glaube Ribéry oder Costa. Costa macht auch den Eindruck auf mich, dass er echt auf dem Fleisch geht hier gerade. Ja, ja, ja. Ribéry war so lange verletzt, aber hat natürlich die Genialität einfach so ein bisschen, dass da noch was kommen könnte. Aber Costa, der ist jetzt, also jetzt muss ich das von vorn revidieren. Also Costa fällt mir jetzt gerade in der Schlussphase mit vielen Ballkontakten auf und hat, glaube ich, auch das 2-2 vorbereitet, kann das sein? Kann man einfach mal behaupten jetzt an der Stelle. Ich weiß es nicht, ich glaube es ist... Nochmal ein Ball in die Mitte, nochmal ein Ball in die Mitte. Hier ist ein Schwarzer. Schwarzer, das hat so das einer, ist warte mal, das hat so glaube auch noch niemand gesagt, wenn es darum ging. Guck mal, da freut er sich, der Krieger, guck mal, der Krieger, und wieder auch, ey, mal ganz im Ernst, da ist Patrice Evra, ich spiele doch, aber ey, geil, oder, wie Dall da die ganzen Publikums anfeuert, oder? Das geil. War auch gestern hier mit dem von Atletico Madrid, wie heißt der nochmal, der Trainer? Diego Simone. Der hat ja da, der ging da auch am Spielfeld ran, da so ab, hat die so angefeuert und dann hat der Typ von Eindhoven auch verschossen. Die sind so abgegangen, die Fans. Ja. Und ich meine, die haben die ja auch vorher eingeschläfert, damit 120 Minuten Katastrophe. So, ich geh pinkeln. Chris, kannst du ja nochmal, kannst du ja mal ein Resümee der ersten 90 Minuten ziehen? So, liebe Herrschaften. 90 Minuten absoluten Thrills liegen hinter uns. Ich habe, wie ich auch schon gerade gesagt habe, natürlich schon abgehakt mit, jetzt holt sich Pep Guardiola, der tolle Pep Guardiola, holt sich Artur Vidal an der Hand und gibt dir nochmal ein paar saftige Worte mit. Ich mach mal jetzt den Sound aus. Nee, das ist einfach wirklich Champions League at its best. Deswegen ist es einfach wundervoll, diese Sportart zu verfolgen. Das ist einfach so toll. Das sind Champions League-Abende. Das ist so geil. Die meisten werden natürlich denken, hier bist du Bayern-Fan etc. Das ist doch, da alterst du doch wieder 5 Jahre in diesen 90 Minuten. Erstens, nee. Zweitens, ist doch geil. Selbst wenn sie rausfliegen, ey. Selbst wenn sie jetzt rausfliegen, war es doch mal wieder ein richtig geiler Champions-League-Abend. Meine Güte, ist das schön. Ich habe mich ja auch, das muss ich wirklich sagen, für die Mainzer vor 14 Tagen sehr gefreut. Für den Martin Schmidt und für die Mainzer auch, ja, natürlich haben wir ein relatives Polster vor den Dortmundern in der Bundesliga, aber ich hätte sowas gefreut. Weiß ich nicht. Bin ich einfach ein gut Mensch. Und jetzt Pep Guardiola schwört die Truppe nochmal ein. Philipp Lahm nimmt nochmal einen Schluck aus dem Plastebecher. Und das gibt's ja gar nicht. Da hat sich der Lewandowski hat sich Haargel in den Mund gespritzt aus so einem was man oft in Touch hat, so kleine Proben, kennt er ja bestimmt, außer Jolie, außer Joy, außer In Touch gibt's immer so kleine Proben, so Plaste, eingeschweißte Plastebeutel, die hat er sich gerade im Mund gespritzt. Und der Ulreich, der guckt sich das natürlich an. Der guckt nur auf den Guardiola, kann ich euch jetzt mal sagen, ihr habt das Spiel wahrscheinlich selbst gesehen, aber wenn ihr das retrospektiv euch nochmal anhört, diesen Podcast, der Ulreich, der guckt den Guardiola an und ist natürlich klar, was da los ist. Der wird natürlich nochmal abgefragt dann. Wenn das, wenn die Ansprache durch ist, geht der Guardiola nochmal zum Ulreich. Da ist er, der Pep. Jetzt, Ricky, ganz ruhig. Guck mal bitte, rechts steht Ulreich in der schwarzen Jacke und der guckt nur auf den Guardiola. Guck mal, siehst du? Und gleich bin ich mir sicher, geht der Guardiola nochmal zum Ulreich und fragt, ob er alles richtig gemacht hat. Guck mal, wie der Ulreich guckt. Jetzt greift er sich nochmal einen Kimmich. Genau. Väterlicher Ratschlag von Ulle. Der Ulle ist aber, also ganz im Ernst, der Mann der Stunde ist für mich Jens Ulreich gerade. Ich sag dir eins, wenn der Guardiola in jeder Halbzeit so vor mir stehen würde, könnte ich den nie mehr ernst nehmen nach 2-3 Spielen. Aber darum geht's ja nicht, es geht ja um Ulreich. Guck mal da, Kimmich und Thiago sind einfach Brüder. Guck mal, guck immer auf Ulreich. Ich hab, guck mal, Chris, jetzt lasse ich die Korken knallen. Hast gesehen? Hier, die Augen. Die Augen sind am Kopf, hat er gemacht zum Alaba. Die Augen sind am Kopf, hat er gemacht. Ja, das war vielleicht auch ein Shoot gegen den Alaba. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass, also der Ulreich hat ja jetzt den Alaba und den Kimmich vollgequatscht. Und ich glaube, wenn der mich vollquatschen würde, wenn ich gerade 90 Minuten Champions League Achtelfinale gespielt habe und mich quatscht einer voll, der in dieser Saison effektiv 45 Minuten gespielt hat, würde ich sagen, halt mal bloß die Fresse, du, mein Freund. Aber der hat doch einen Pokéball, hat der im Kopf, der Ich muss der was anderes Pablo, jetzt nochmal sagen. Pablo ich muss Pogba. An der Stelle nochmal hervorheben, wie toll unsere Leitung hier gehalten hat bislang. Die Telekom hat hier bislang noch nicht das DSL abgeliefert. Ich nehme diese Sendung über LTE, Over the Air, auf. Ja. Und, oh, guck mal, der Kleine und der ganz Große des Weltfußballs. Lutscher Buffon und Lahm. Lutscher Buffon. Man muss ganz ehrlich sagen, wie großartig wird das erst, wenn ich umgezogen bin und wir beide Telekom-Internet haben. Aber da können wir praktisch einen 2-Stunden-Podcast in einer Stunde aufnehmen, weil er so schnell ist. Das wären in D-Mark 4 Stunden. Das wären, ja, gut umgerechnet an der Stelle. Ja, ja, absolut. Oh, der Krieger, nochmal den Kamm oben zurecht zupfen. Ja. Kann man vorstellen, dass er jetzt vielleicht also goldene Metall-Spikes da oben einsetzt, eindreht. Ich glaube auch so, wenn ich den Vidal immer sehe, der könnte auch gut in Mad Max mitmachen, oder? Absolut. Als Bösewicht. Absolut. Boah, du, jetzt Frage. Aufs 3-2 spielen? Oder du kannst ja fast nicht auf 2-2 gehen. Du kannst nur aufs 3-2 spielen. Das ist die DNA des FC Bayern München, auf Sieg zu spielen. Er hat jetzt nicht nochmal gewechselt, richtig? Er hat nicht gewechselt und ich habe das gerade noch ein bisschen beobachtet, als Pep Guardiola die Mannschaft eingeschworen hat. Thiago stand hinter Guardiola. Das war ein Zeichen. Also natürlich mal schwierig, da was rein zu interpretieren, aber... Das ist ein Zeichen, ich stehe hinter dir. Absolut. Okay. Du musst da auch einfach mal die Psychologie der Spieler besser lesen. Absolut. Ja. Was anderes, was sind denn so jetzt deine Tipps? Nehmen wir mal an, es gibt jetzt einen Elfmeter... Schießen, dann denke ich mal, Müller wird schießen, ist klar. Mhm. Ribéry. Lewandowski, na, erstmal, pass mal auf, erstmal Lewandowski. Ja. Ist ein Bomben-Elfmeterschütze. Müller wird schießen, Alaba? Bomben-Elfmeterschütze. Alaba, Bomben-Elfmeterschütze. Der Krieger, Bomben-Elfmeterschütze, war, glaube ich, Schütze immer bei Juve. Nicht, bitte nicht Vidal schießen lassen. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei so Geschichten. Sind zu viele Emotionen drin, meinst du? Ja, und die haben halt auch das ganze Spielchen 100-mal trainiert, er und Gigi im Training. Diese Nummern so. Kann das auch ein Nachteil sein? Die mag ich gar nicht. Ehemaliger Spieler gegen seinen Ex-Club Elfmeterschießen, es geht um was. Also ich leg mich fest, Müller, Lewandowski, Alaba. Vidal wird Costa, auch schießen! Costa, Alaba. Und Vidal. Vidal. Oder Thiago kommt halt rein, dass der dann noch für Costa schießt. Meinst du, der Costa schafft es rein von der Energie nicht mehr bis zum Elfmeterpunkt anzulaufen? Das wäre auch krass, wenn er zusammenbrechen würde einfach. Oder sich ein Kreuzband reißt. Stell dir mal vor, es würde mit einer Augsburger Mannschaft ein Elfmeterschießen geben. Danach würdest du wirklich das, also da würde nur noch der Kopf rausgucken, wenn der Letzte zum Elfmeter antritt. Einmal der Hitz, die Löcher buddelt. Stell dir mal vor, der Costa läuft zum Elfmeter an, knickt um und reißt sich das Kreuzband. Aber der Hitz, was ich schön finden würde, wenn der Hitz dann einfach mit so einem kleinen Bagger da reingefahren kommt, weißt du, mit so von den Spielplätzen, einfach so, ja, ja. Mit so Pedale so reingetreten und dann würde da so den Elfmeterpunkt abtragen. Ich glaube, du nimmst die Partie gar nicht ernst genug. Doch, jetzt wieder, ja. Jetzt sitzt der Knüppel hier wieder am Abzug. Oh, es sind wirklich Emotionen, die hier aus mir sprechen. Und was, guck mal, der Costa hat sich nur auf den Brust getippt, der kriegt schon Herzstechen. Das kann sein, dass es das erste Anzeichen ist für Herzstechen oder glaube, dass er seinem Privattätowierer angedeutet hat, wo er dann als nächstes irgendwie was hintätowiert haben möchte. Maximum Taste, No Sugar, Pepsi Max. Ja, kann man so und so sehen, glaube ich. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Kabel Deutschland und von der Telekom. Das mag ich hier gerade immer nicht. Das ist nix für mich hier gerade. Das ist nix für mich. Nee. Oh. Den hat er sich auch für die Verlängerung aufgehoben, der Manu Neuer. Beste Parade von ihm heute. Ulle hätte den gehalten. Ulle hätte den gehalten und direkt verwandelt, muss man dazu sagen. Stark. Ne, hat er gut gehalten, Neuer, oder? Jetzt sag mal. Ja, aber auch gegen... Oh, jetzt hier, guck mal. Ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich bin so... Es Müller hat. Ich bin drin im Spiel. Ein typischer Müller fehlt uns heute noch. Der hat das 2-2 gemacht. Ich fand das schon ganz typisch. Das war ja jetzt kein Tor, was irgendwie awkward war, sondern das stimmt, kannst du ja so machen. Aber wieder Lewandowski und Müller. Also Damit könnte man die Bayern, glaube ich, direkt in die zweite Liga schießen, wenn man Müller und Lewandowski einfach tot tritt. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was die beiden zusammen in dieser Saison an Kisten gemacht haben. Ey. Also absolut großartig, freut mich sehr. Die dürfen hinten einfach jetzt wirklich nicht so einen Schwachsinn da veranstalten. Der Mandzukic, das sollte man eigentlich wissen als Bayern-Spieler, der hat schon so ein gewisses Talent mit dem Ball. Also und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast ja in der zweiten Halbzeit gesagt, dass der hier, jetzt ist er gerade am Ball, Bernat, relativ unauffällig war. Ein Spieler, der für die Linksposition oft sehr auffällig ist. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass der Spieler nicht so oft in offensiven Aktionen auffällig wird. Weißt du, ich glaube, der soll mal ein bisschen konservativer spielen heute. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass er da. Der hat vorne auch gar keinen Platz mehr. Dass er da defensiv mal ein bisschen adäquater verteidigt, weißt du? Ach, guck mal, der Buffon hat der tolle Haare. Tollen Bartwuchs. Das auch. Ich würde mal gerne die Heatmap von den letzten 15 Minuten sehen. Ich glaube wirklich, dass. Oh. Es kommt. Wo bist du eigentlich? Bei 93 was? 93, 56. Gut, sind wir gleich. Muss man ja im Auge behalten. Die 12 ist auch gut. Ey, mal ganz im Ernst, das ist schon eine Top-Truppe, du. Turin jetzt oder was? Ja, naja, Bayern jetzt auch. Ja, kann man sagen. Sind zwei gute. Zwei gute. Ja. Der Müller, der hat auch noch so ein Drittauflager, habe ich das Gefühl. Da kommt halt noch was. Der ist nicht unfair. Nicht unfair, aber der ist halt enorm gallig. Gallig. Apropos gallig. Neulich reden wir noch darüber, jetzt ist es ja amtlich, dass Großkreuz für 8 Wochen ausfällt. Das ist ein herber Verlust für meinen Club, sage ich dir. Das ist absolut. Diese Galligkeit, die haben wir neulich schon besprochen. Genau, der hat für mich wirklich nochmal so ein, nicht fußballerisch, aber einfach von seinem ganzen Gehabe, so eine ganz neue Komponente in diese Mannschaft gebracht, die gefehlt hat und die sich andere wiederum auch so ein bisschen angeeignet haben. Auch so ein Kostic ist ein bisschen lauter auf dem Platz und macht nach außen hin auch so den Eindruck, dass er eher mal die Fresse aufmacht und so. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, warte mal. Das ist so der eng Müller. Da, du, das gibt's gar nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass der Großkreuz uns wirklich in den nächsten 8 Wochen fehlen wird. Hat übrigens aber auch... Gut, dass ihr... Ja? Ich lehne mich mal jetzt weit aus dem Fenster, aus dem Gröbsten raus seid. Ja, ich denke auch noch 3-4 Punkte, dann ist das Ding ganz durch. Ja. Da hast du ja da unten noch wirklich die absolut Blinden rumhüppeln. Gib doch hinten, okay, oder so. Ja, die können ja auch viele Tricks machen mit ihren Fußballschuhen da. Das liegt an den Schuhen. Ja. Früher ging das gar nicht, weil sie die Schuhe nicht hatten. Nee, da waren da gar keine. Ey, also jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Ja, gut, aber es ist der Schiedsrichter aus Luft. Darf aber eigentlich nicht passieren. Es darf nicht passieren, das ist für mich ein. Ja. Und das macht auch noch ein Hitlergruß, hast du gesehen? Ja, das war nochmal ein politisches Statement an der Stelle. Aber wenn er es irgendwo machen kann auf der Welt, dann glaube ich aktuell in München. Also ich glaube, da ist es politisch noch am wenigsten verächtet zurzeit. Also, ja. Kann auch sein, dass sich der Seehofer da schon persönlich angesprochen fühlt. Reden wir morgen drüber. Achso. Über eure 15 oder 14,6%. Ich sag, naja, da können wir von mir aus drüber reden, aber eigentlich haben wir so viele andere Themen. Aber ich kann mal sagen, dass in Pforzheim die AfD stärkste Partei geworden ist. Das ist so. Hast du getwittert. Also, wo ich das gelesen habe, habe ich mir so gedacht, das kann doch nicht wahr sein, echt. Das ist so abartig. Der Vidal. Du möchtest nicht, dass er nicht spielt, das kann ich dir schon mal so sagen. Vidal? Ja. Der räumt da schon viel ab. Aber der reitet natürlich auch immer so ein bisschen auf der Gelb-Roten, ne? Ja, aber das musst du jetzt, wenn gut, jetzt nicht mehr. Jetzt steht 2-2, aber das hast du vorhin so machen müssen. Also das ist da auch scheißegal, ob der vom Platz fliegt jetzt da. Und Costa, merkwürdig, ne? Er spielt auf einer völlig ungewohnten Position, relativ zentral und das bei dem wichtigsten Spiel momentan in dieser Saison. Also ist schon bemerkenswert, was Guardiola da von seinen Spielern verlangt, oder? Ja, aber er ist auch der Antreiber, finde ich. Also das ist wirklich derjenige, über den jetzt in den letzten 20 Minuten oder 15 Minuten der zweiten Halbzeit auch immer wieder Gefahr ausgegangen ist. Ich möchte jetzt eigentlich aber Thiago reinhaben. Ich kann mir richtig gut vorstellen, Thiago auf die Costa-Position, Ribéry raus, Costa auf die linke Außenbahn. Ich glaube schon, dass Thiago durch seine Finesse schon was initiieren kann. Glaube ich schon. Erstens das. Da packt der den Ribéry an, der Lichtstein, dann kriegt gleich ein paar aufs Maul, du. Ja, und zweitens ist das, glaube ich, dann auch einfach nochmal so ein beruhigendes Element. Weißt du, also da herrscht jetzt auch viel Nervosität. Ja, das sogenannte Metronom, ja, klar. Und ja, ich würde es, ist halt, ja, es ist ganz schwierig, glaube ich, hier von außen auch das Spiel lesen zu können. Weißt du, du hast ja dann, wenn du auf dem Platz stehst oder von mir aus als Trainer daneben, auch so ein bisschen so ein Gefühl, was gehen kann, weißt du so? Also für mich macht das schon so den Eindruck, dass das Juve hier weiterhin sehr gefährlich ist, auch wenn sie jetzt nicht ständig Chancen haben, aber Bayern höllisch aufpassen muss, dass sie sich hier nicht irgendwie in Konter fahren. Und wenn mich dieser Eindruck aber täuscht und es sich für einen Guardiola so anfühlt, dass man hier kurz vorm 3-2 ist, dann würde ich vielleicht auch nicht wechseln. Das ist schwer zu sagen. Das ist schwierig. Wie er es macht, wird es falsch sein. Barcelona hat 3-1 gewonnen. Das ist eine Überraschung an der Stelle. Damit konnte man wirklich nicht rechnen, dass die ins Viertel. Nee, darum geht's mir gar nicht. Ich hab doch nicht dich jetzt hier gedisst, du Hampelmann. Du musst doch mal die Kirche im Dorf lassen und ein bisschen ruhig bleiben. Fühl dich doch nicht immer gleich jetzt persönlich beleidigt. Ribéry. Der dribbelt sich da fest, Mensch, da muss er doch auch mal schneller abschließen. Oh, jetzt gibt's hier nochmal ein Handgemenge zwischen Müller und Gigi Buffon. Da geht's natürlich darum, wer der Schönste ist. Jetzt stelle ich dir mal eine Quizfrage. Ich gehe mal davon aus, dass du es noch nicht nachgelesen hast, wer die drei Torschützen waren. Und ich kann dir sagen, es waren drei verschiedene. Na, dann würde ich mal tippen. Messi. Ja. Suarez. Jawohl. Und Neymar. So sieht's nämlich aus. Ja. Gute Einkaufspolitik da bei dem Verein, der keine Spieler kaufen darf. Durfte, muss man sagen. Aber wieder. Ja, das kann natürlich den Leipzigern nicht passieren. Die werden nächstes Jahr das Feld von hinten aufrollen. Ja, ich kann mir gut vorstellen, mit so einem Timo Werner, Mario Götze, dass man da offensiv nochmal nachlegt. Ein paar gute Spieler verpflichtet. Dann. Aber du, ihr habt wirklichen Brandherd, sag ich mal, Coltorti. Da muss, glaube ich, Neuer hin. Ich könnte mir also vorstellen, dass... Neuer, sondern also wenn ich jetzt Ralf Rangnick wäre, dann würde ich erstmal gucken, dass ich mir irgendwie eine andere Brille hole und danach würde ich dann gucken, dass ich so den Zieler oder so mir an Land ziehe. Wäre großartig, ja. Ja, also einfach mal, den kannst du sagen, hier Junge, pass auf, in einem Jahr... anderthalb Jahren spielst du in der Champions League, kommst du zu uns. Da ist Entwicklungspotenzial, auch was den Marktwert angeht. Also deswegen für Red Bull interessant. Ja. Oh, komm, jawoll, Junge, das ist geil stark, gewesen. Das ist stark. Komm. Und das ist aber auch also, so wichtig, weißt du. Das ist, jetzt muss ich nochmal dich wirklich unterbrechen. Kingsley Coman ist von Juventus Turin gekommen, hat dort sehr wenig Einsätze gehabt. Ist natürlich sehr gerne zu Pep Guardiola und dem FC Bayern München gekommen. Und jetzt muss ich nochmal eins sagen. Natürlich ist das System. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommt Ribéry, pass auf, jetzt kommt es nämlich so. Ribéry geht raus, Thiago kommt rein. Thiago wird auf die Zentrale kommen, Costa geht auf links. So wird es kommen. Smarter Move. Aber jetzt lass mich den Punkt kurz zu Ende bringen. Ich habe nur für Ribéry geklatscht, das hat er sich verdient. Lass mich den Punkt kurz zu Ende bringen. Da siehst du mal wieder, was Pep Guardiola für ein Trainer ist, der einfach die Spieler entwickelt und weiterbringt. Ey, in einem halben Jahr, in 8 Monaten, hat der Kingsley Coman zu einem absoluten Leistungsträger gebracht. Genau. Beim FC Bayern München. Aber genau da stelle ich das Ganze in Frage. Dass er ein Leistungsträger ist? Nee, dass das an Guardiola zwangsläufig liegen muss. Also nicht, dass Guardiola den Prozess aufgehalten hätte, das nicht. Aber Guardiola ist für mich jetzt kein Trainer, der dafür steht, bislang junge Spieler zu entdecken und zu entwickeln. Dafür steht er für mich einfach noch nicht. Da gibt es andere Vereine, andere Spieler. Ich glaube auch der FC Bayern hat unter Van Gaal mal so eine Phase gehabt, wo wirklich viele Junge rauskamen und die haben ja auch eine gute Jugendarbeit. Aber Müller zum Beispiel, genau. Ich bin da immer vorsichtig. Ich meine, natürlich, der Coman ist ein wahnsinnig guter Fußballer und das funktioniert, aber wir haben ja auch mal gesagt, du spielst halt in Turin einen anderen Fußball. Ja? Ja. Und auch deine Gegner spielen dann in der Serie A eher, sag ich mal, einen sehr verhaltenen Fußball und vielleicht spielt die Spielweise der Bayern Coman wirklich in die Karten und er kann da mehr glänzen, ja, und ich bin da immer vorsichtig, da jetzt gleich immer Guardiola da so hoch zu hängen, dass der da was geleistet hat und den Spieler entdeckt und groß gemacht hat, der wird diesen Prozess mit Sicherheit nicht geschadet haben. Ja, okay. Aber ich... Sagen wir es so, das System und ein, ich sage mal, überdurchschnittlich guter Trainer Guardiola haben es gefördert, dass Kingsley Coman mit 19 so eine tolle Saison spielt. Aber es ist halt so... ein bisschen einfacher, wenn es so gut läuft und du kommst da rein und die schießen die Tore am Fließband, so war es ja dann auch oft auch in dieser Saison. das fällt dir dann einfach leichter, da reinzurutschen in die Mannschaft und dem Ganzen seinen Stempel. Was ist jetzt? Vidal hat schon gelb, ich hoffe, der kriegt kein gelb. Auch jetzt muss man wirklich sagen, ich habe gedacht, dass Juventus Turin ein bisschen geschockter ist von dem 2:2, aber man muss ganz ehrlich sagen, die spielen das intelligent, sachlich und extremst stark weiter. Ja, und Bayern hat auch einen Gang rausgenommen, so ein bisschen, logischerweise. Ja, die denken natürlich auch schon an Samstag. Das ist klar, da geht ihnen der Arsch auf Grundeis. Gegen wen spielen die eigentlich? Darmstadt? Ich weiß es nicht. Oh, ja. Ja, nee, der hör auf, das denke ich immer so, hör auf, bringt jetzt gar nichts. Ja, das sind Emotionen. Nee, weil der Lewandowski ja auch eine gelbe Karte hat. Weißt du, so, das hast du ja nicht vergessen. Nicht. Ja, der hat ja in der ersten Halbzeit, oder ich glaube in der ersten Halbzeit war es eine gelbe Karte gekriegt. Und das wäre jetzt echt äußerst ungeschickt, hier 15 Minuten vor einem möglichen Elfmeterschießen einen der wahrscheinlich sichersten Elfmeterschützen zu verlieren. Ja, und ich kann dir sagen, es gibt den ewig jungen Klassiker. Der erste FC Köln gegen Bayern München, 15:30 Samstag. Oh, da erinnere ich mich noch an Toni Polster, der mal die Bayern irgendwie drei oder zwei Buden reingehauen hat. Was ist wohl das Samstags-Topspiel? Hoffentlich nicht was mit Berlin. Nee, es ist was mit Hannover. Oh, Hannover gegen? Frankfurt. Ja, Knaller. Das ist wirklich, also, da wird die Welt stillstehen für 90 Minuten, kann ich mir vorstellen. Und Sonntag 15:30, episches Gigantenbattle, Stuttgart gegen Leverkusen. Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich rechne mir da was aus, weil die Leverkusener ja wirklich so ein bisschen die Kacke am Schuh haben, seitdem der Schmidt nicht mehr auf der Bank sitzen kann. Scheint so, dass der erste Trainer ist, der seinen Job verliert, obwohl er gar nicht mehr auf der Bank saß. Also das ist wirklich, ja, es ist wirklich überraschend, wie die abgebaut haben zuletzt. Im Sonderheft ja auch schon gepredigt, dass der Kader von Leverkusen... Stark, Jago, schöne Körpertäuschung. Ja. Oh, Entschuldigung, aber das ist jetzt fast spannend hier gerade. Wie findest du das, wenn du einfach immer Hand sagst? Das finde ich berechtigt, muss ich sagen. Ich finde, was der Roger Schmidt aus diesem Kader holt, ist zu wenig. Ja, gebe ich dir recht, aber du darfst, Chris, gebe ich dir überall recht, aber du musst halt auch berücksichtigen, dieser Kader, ja, ist mit so grandiosen Fußballern gesegnet wie Roberto Hilbert, die da als Leistungsträger gelten. Und da muss man auch mal wirklich die Bender, Kirche, das sind alles gute Leute. Chicharito. Das sind alles gute Leute, gar keine Frage, aber wenn du mal ehrlich bist, sind das auch nicht die Leader so schlechthin. Nee, der Toprak, der Leno, der Tah, das ist schon. Ja, also, der Tah ist auch ein geiler Move gewesen. Auch der Wendell, auch wenn er manchmal Aussetzer hat. Den Wendell finde ich auch klasse, ja. Den mag ich auch. Frisurentechnisch finde ich den auch, ist ein Vorbild für mich. Hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Am Anfang war es ein bisschen exzessiver. Wie findest du so welche Aussagen, wenn er sagt, also jetzt gibt es ja diese Gerüchte, dass Real Madrid 35 Millionen für den Burschen bietet. Für Wendell? Ja. Echt? Finde ich völlig unverständlich, aber daraufhin hat er ja gesagt, wenn Real ruft, gehe ich zu Fuß dahin. Findest du das ehrlich oder findest du das einfach nur dumm ist das. Unglücklich, dumm, die Aussage? In der aktuellen Situation kannst du da so einen Spruch, finde ich, nicht bringen, weil ja, es ist halt gerade eine sehr, sehr schwierige Phase, jetzt haben wir Halbzeit der ersten Verlängerungshälfte. Es ist halt für den Verein jetzt momentan echt schwierig, gerade so den Platz in der Liga zu finden, gleichzeitig droht es aus in der Euroleague und da solltest du dich mit so einer Scheiße eigentlich zurückhalten. Wie findest du das, dass gerade im Schnellverfahren, habe ich gelesen, diese Regel durchgedrückt werden soll, dass es in der Verlängerung einen vierten Auswechselspieler und eine vierte Auswechselmöglichkeit geben soll? Wie findest du das? Ich hätte damit kein Problem, sagen wir mal so. Also ich habe davon jetzt noch nichts mitbekommen, aber ganz ehrlich, ich hätte auch kein Problem, wenn es 5 Auswechselmöglichkeiten gibt. Warum soll ich damit ein Problem haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dem Spiel schadet, im Gegenteil. Mhm. Im Gegenteil, genau, das denke ich auch. Ich finde das auch eine gute Idee. Also, ja, es wäre eine weitere Komponente, die halt einfach dann wirklich dann nochmal einen Unterschied bringen kann, weil das ist ja ganz oft so, dass die Verlängerungen schon tröge sind. Also sind ja wirklich wenig Verlängerungen, die dann... Die leben nur von ihrer Spannung. Ja, natürlich, weil halt ein Tor dann sehr wahrscheinlich entscheiden wird. Oh. Hier wird nochmal ganz innig miteinander diskutiert, Buffon und Evra. Ricky, was meinst du, können wir uns emotional schon mal auf ein Elfmeterschießen einstellen? Ja, das möchte ich eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, das Wort, weil das dann ist einfach schon vorprogrammiert, dass hier die blöden Turiner noch ein Tor schießen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass irgendwie die Bayern hier noch vorzeitig das Ding klar machen. Ganz ehrlich, das Elfmeterschießen, Da werden sofort Erinnerungen wach, weißt du? Chelsea, das, ich weiß nicht, ich hab keine. Ich kann sagen. Würde ich mir natürlich auch nicht wünschen, weil ich bin natürlich ein unfassbar gebrandmarktes Kind in Sachen Elfmeterschießen. Chelsea, das Finale daheim. Tja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich so ein bisschen Probleme mit dem Elfmeterschießen, wenn es um alles geht, sage ich jetzt mal. Turbine Dingsbums war ja auch so schrecklich für dich hier, Langhagen, Turbine Langhagen, als du da im Elfmeterschießen stand. Übrigens, kann ich mal erzählen, der Tobi, da war ich mal dabei, da hat der Tobi noch in der A-Jugend Fußball gespielt. Ja. Und da bin ich da hingefahren, hab den zugucken wollen, da gab es auch Elfmeterschießen und da hat seine Mannschaft, die haben alle 5 Elfmeter verschossen. Jetzt wirst du sagen, ja, wie kann das denn sein? Die anderen auch. Ja, die anderen haben nur 4 verschossen. Ja, outsmarted haben die einfach. Ja, das stimmt. Und weißt du, wann ich das wieder erlebt habe, so was Unfassbares? In Aalen, als Tobis Club da gespielt hat. Das war das schlimmste Fußballspiel. Nee, wenigstens gab es noch Tore. Das schlimmste Fußballspiel war Hertha gegen Stuttgart gegen Hertha vor einem Jahr. Das war das Allerschlimmste, was ich je gesehen habe. 100 Minuten ging das Spiel. 100 Minuten. Es gab original 10 Minuten Nachspielzeit. Bis heute wissen wir nicht, warum. Wir wissen aber, dass es in der 98. Minute noch eine gelb-rote Karte gab für einen Spieler der Berliner, glaube ich jedenfalls. Und der Schiedsrichter, und das werden die Fachkundigen natürlich wissen, war Felix Brüch, der einfach keine Partie der auf jeden Fall wert. Der einfach keine Partie beendet, ohne einen Spieler vom Platz zu stellen. Das ist ein Move von ihm, den er immer drauf hat. Trademark. Da hätte ich mir mal eine große Dose Effekt gekauft. Oh ja, vielleicht ist es einfach so ein bleibender Effekt. Das ist auch der Butterfly-Effekt. So, jetzt weiter geht's, komm. Kimmich, Vidal. Ja, du kennst sie ja alle. Das merkt man ja alle. Auch so wieder. Oh oh. Ich habe meinen Cousin, als der 7 war. Cousin heißt das, heißt auch Refrain. Das stimmt, gerade im Osten. Ich habe meinen Cousin, als er 7 war, immer damit aufgezogen, der war Bayern-Fan und kannte keine Spieler von Bayern. Da habe ich ihn nur mit aufgezogen, fällt mir gerade so ein. Stehen doch hinten drauf, die Namen. Ich weiß nicht, das war vor... Was isst denn du da schon wieder? Popel. Nein, ich habe hier einen Zahnstocher. Sag mal, was ist denn da jetzt los gerade? Erzähl mir das mal. Ich habe hier gerade einen Zahnstocher. Hast du das gesehen? Ich habe hier gerade einen Zahnstocher. Und mit dem puppel ich mir gerade das Rindfleisch aus dem Arsch. Weiß ich gar nicht, ob das in der 107. Minute so ein geiler Move ist, so einen Hackenpass zu machen. Wo bist denn du jetzt genau? 106,41. Okay, dann passt's, weil ich dachte, du bist schon viel weiter vor mir. Aber ich bin so beschäftigt mit dem Restfleisch hier zwischen den Zähnen. Ja, aber lass mal kurz, mach mal, später. Ja, hast du recht. Das sind dir. Aber. Weißt du, genau, die Momente, da muss auch mal Zeit für so einen Zahnstocher sein. Wolf Christoph Fuß scheint wahrscheinlich entweder verstorben. Nee, da ist er noch. Ich dachte, er hätte den Jerry the King Lawler Move gemacht und wäre einfach vom Hocker gefallen. Nee, ich würde es gut finden, wenn er einfach geht, weil er nur bis um 11 bezahlt wurde oder so. Stimmt. So, Kingsley Coman rennt nochmal an. Oder Alaba, man weiß es nicht. Ach, das ist Coman. Oh, aus dem Hintergrund müsste irgendeiner schießen. Ran schießt. Das wäre natürlich schön. Die haben, oh, jetzt hier nochmal eine. Ja, und es ist Thiago! Der Wein. Es ist der beste aller Zeiten. Es ist der beste. Und der Ulreich muntert sie nochmal auf. Alter, was hier im Hause rumgeschrien wird gerade. Und da kommen die Sprachnachrichten. Wollen wir mal reinhören? Also du musst eigentlich dein Handy ausmachen, weil diese Sprachnachrichten könnten dir noch irgendwas anderes vorher prophezeien. Dass wir eigentlich so hier, guck mal, und so welche emotionalen Sprachnachrichten kriege ich da? Naja, wenn sie das noch verteidigen können, wäre ja nicht schlecht. Oh, das ist ja, also im Endeffekt ist es wirklich die Geschichte, die wir fast schon vorhergesagt haben, ja, oder prophezeit haben, weil wir ja immer wieder gesagt haben, der Thiago, der ist nicht so torgefährlich und so. Und natürlich ist er derjenige, der hier das Spiel wahrscheinlich natürlich entscheidet. Natürlich ist es Thiago, toll gemacht, den machst du nicht einfach so. Das sind die Momente, da zählt nur eins, und zwar ich bin in einer Minute da. Ich bin da, hallo, ich bin da. Ja, das muss man einfach nochmal sagen können in diesen schönen Minuten. Tja, jetzt ist es natürlich die Frage, Ja, nochmal, also ich bin immer noch nicht so richtig optimistisch, weil ein Tor... Nee, aber jetzt schon optimistischer als vorher. Das kann man fast auch sein. Das muss man an der Stelle sagen, Chris. Jetzt muss man auch wirklich sagen, 0-2-Rückstand umgedreht gegen den Vorjahresfinalisten. Das hört sich schon geil an. Ja, ja, aber die Turiner, die siehst ja, die schalten jetzt sofort, die verlagern den Fünfer-Abwehrriegel direkt nach vorne. Ja. So, und jetzt so, vielleicht die Entscheidung. Komm, Duschglas Costa, Kingsley Coman oder David Alaba, einer von den dreien. Hat einen Ball am Fuß. Und zieh ab, Junge. Halt drauf. So sieht's aus. So sieht das aus. Genauso von mir prophezeit. Man muss es sagen, diese jungen Spieler, Duschglas Costa, Kingsley Coman, haben dieses Spiel gedreht. Also Costa ist aber schon 24, ne? Die Karriere ist bald vorbei. Das stimmt. Boah, Alter. Das war's. Er huckt der Allegri ein bisschen. Und jetzt könnte es noch bitter werden für Turin, weil die Bayern, du weißt, wie die drauf sind. Wenn die da mal ans Laufen kommen, dann könnte es richtig übel werden. Coman, ist das ein geile Type, du. Geiles 19 Tor. Jahre alt. Und ja, von wem haben wir den nochmal verpflichtet? Weißt du das nochmal genau? Sportclub Turin. Jawohl. So, guck dir das an. Sporting Turin. Schönes Tor. Ah, das ist doch, da hat es sich doch fast gelohnt, hier einfach mal so eine Ausgabe aufzunehmen, muss absolut, man sagen. Absolut, wirklich. Ja, heißt es Mund abputzen, ganz genau, ja, Mussolini oder wie der heißt. Allegri heißt ja, der, glaube ich. Kann man beides steht, Duden, dass beides gesagt werden kann. Im Duden steht im. Oh, schon 2 Spiele in nur 5 Matches. Oh, jetzt wird's nochmal ruppig da. Guck mal hier mit. Schon 2 Spiele in nur 5 Matches. Guck mal hier, Mandzukic, der möchte einfach nochmal zeigen, ihr, dem könnte ich mir vorstellen, dass dem wirklich noch so das richtig nachhängt, diese Bayern-Nummer da. Also das, weißt du? Damit ist er, glaube ich, nicht ganz klar gekommen, dass Bayern den da so absägt. Ja, aber, weißt du, er war halt so eigentlich sicher da, hat seine Tore gemacht. Jetzt kriegt Bernard die gelbe und der andere Affe auch. Hat seine Tore gemacht und dann war es eigentlich relativ schnell klar, wenn der Lewandowski kommt, kannst du dich verpissen. So. Und so ein stolzer Spieler, dem tut es, glaube ich, schon weh. Ja, erzähl ruhig noch ein bisschen, wir haben ja Zeit. Wie meinst du das jetzt? Nur, dass der Turiner da mit dem Chiri so viel quatscht. Ja, oh, na gut, das kann sich Bernard aber jetzt auch wieder sparen. Aber Bernard ist eine coole Socke, ne? Ja, den mag ich sehr. Der hat natürlich jetzt dieses Jahr ein bisschen Pech gehabt, aber letzte Saison hat er gezeigt, was geht. War lange verletzt. Ja. Aber ist auch ein guter Mann. Ungelenksverletzung, glaube ich. Guck mal, der spielt gar nicht im nächsten Match. Aber ich glaube, das ist ihm fast egal. Der freut sich nicht. Ja, jetzt haben wir die Turiner so gelobt. Jetzt muss man natürlich hinterfragen, wie gut diese Mannschaft wirklich ist, wenn die innerhalb davon, wenn man es jetzt mal zusammenrechnet, irgendwie, weiß ich nicht, 30 Minuten 4 Kisten kriegt. Ja. Eigentlich hatten sie alles im Griff, kannst du sagen. Und auch merkwürdig, dass das den Turinern so passiert, weißt du, dass sie direkt im Gegenzug da das 4. Tor kriegen, also das entscheidende, jetzt wirklich entscheidende Tor. Ja, ja. Jetzt ja. ist das Ding wirklich durch. Also kann man nicht vorstellen, dass Turin hier 2 Tore schießt in 8 Minuten. Oh. Ah, das war aber eine harte Nummer da gerade von Vidal, der den Fuß ein bisschen hochgehalten hat. Ja, konzentriert bleiben. Ja. Stay focused, bitches, stay focused. Ja, dann kein Eckball? Kein Eckball, kein Elfmeterschießen, Gott sei Dank. Das ist wirklich, also so ein Elfmeterschießen, Boah. Das hätte ich nicht gebraucht. Auch wenn es spannend ist, aber... Ja, spannender geht's gar nicht, aber das ist immer auch ein bisschen zu viel für mich. Eins können wir aber, glaube ich, festhalten. Die Bayern müssen sich immens steigern, wenn sie ins Halbfinale kommen wollen. Also selbst, egal gegen wen sie jetzt spielen, aber selbst wenn sie hier, was weiß ich, gegen Atletico, die ja eine tolle Mannschaft haben, aber nicht vergleichbar mit der Champions-League-Final-Elf, die müssen sich... Freitag. Ja, 11.30 Uhr oder so wird's Freitag 11.30 Uhr ist soweit, mein lieber müssen Schwan. Müssen sich immens steigern, weil wenn da dann so ein Kaliber wartet, selbst... Also ich kann mir schon vorstellen, dass Bayern gegen Man City weiterkommen kann. Aber das wäre eigentlich das Spiel, was es definitiv geben müsste jetzt. So, eigentlich schon, eigentlich schon. Man City Bayern. Aber ich befürchte, dass es dann doch unser Kryptonite wird. Real. Nee, Barcelona. Barca. Ja. Ja, gut, mit Real ist ja auch noch eine Rechnung offen. Ja, aber da, also gegen Barca, glaube ich, die sind so gut. Erste Böller. Jogt da nochmal lang. Erste Böller fliegen hier durch die Gegend. Jetzt glauben sie wieder dran, ans Märchen. Das Triple. Ja. Oh. Und hinten steht der A-Block. Ja, da steht er. Ja, kann man glaube ich auch A-Block dazu Bernhard, sagen. Bernhard, ja, dann entschuldigt er sich nochmal, natürlich. Ja, ist, das kann man jetzt vielleicht auch nochmal zusammenfassen. Das war wirklich ein wunderschöner Fußballabend. Fußballnacht, möchte man fast schon sagen. Und so geht's halt auch. Und das sind wirklich hier Angriffe meinerseits in Richtung Atletico Madrid, die sich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Ich finde, wenn es 0-0 ausgeht, dann sollte keine der beiden Mannschaften weiterkommen. Und man kann sagen, im Viertelfinale steht dann da hinten auch wieder ein Mann mit der Rückennummer 17 in der Verteidigung, also nicht schlecht. Ja, das wird mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen Ruhe. Und ein Mann mit der Nummer 8, der das auch, glaube ich, gar nicht so schlecht macht. Martinez. Ah, Martinez, genau, stimmt. Der trainiert auch schon wieder mit. Ja. Ja, also es wird, wenn alle fit bleiben, mit Sicherheit für die Bayern ein bisschen leichter. Und denk dran, wir haben immer noch Sebastian Deisler in der Hinterhand seit 10 Jahren. Das muss ich mir gerade überlegen. Doch, der Deisler war das, der seine Karriere wegen Depression... Burnout. Depression. Ja. Aber denk dran, den haben wir immer noch, den können wir immer noch reaktivieren. Das stimmt. Der hat ja noch ein paar Jahre Vertrag, die er eigentlich dann absitzen muss. Genau, und das ist ja beim Fußball wie beim MMA, es zählen nur die Fight Years. Was war denn da jetzt? War das der Juve-Block oder was war das gerade für eine Einblendung? Nee, der Bayern-Block, der Juve-Block darf da noch gar nicht gehen. Stimmt, da wird ja immer dazu gesagt, dass... Oh, das sieht jetzt schon schön aus, 6-4. Ja, das sieht schön aus. 6-4 sieht schön aus. Und wenn man es jetzt zusammen nimmt, die beiden Spiele, dann war es für uns Deutsche und für euch Bayern-Fans einfach ein tolles Achtelfinale. Der Neuer nochmal mit einer Weltklasse tat. Und Sturado, bringt hier was James fertig, Sturado, was man sonst nur von Martin Harnik kennt. Ja, aber auch nur der Harnik, habe ich auch das Gefühl, der macht das oft mit Absicht. Doch, das ist auch so ein Rames Harnik ist ja so ein Typ, dass der auch mal Rames Harnik, ja. Ist das eigentlich der Bruder von Rames Rodriguez? Ja, beide haben die gleiche Mutter. Ja. Toll von Neuer gegen Mandzukic, muss man ja, wirklich mal sagen. Und das andere Ding da, ja, da muss er machen. Und ey, wenn es hier jetzt nochmal das 4-3 gibt, dann, weißt du, in der 17. Minute, das ist auch nicht so. Ja. Nee. Das können sie sich sparen. Und du hast vorhin 4-4 gesagt, ich sag's nur nochmal. Ja. Ja. Hätte ich mal 14,25 Euro drauf getippt. Tja, aber da wird natürlich der David jetzt auch ziemlich blöd aus der Wäsche gucken, wa? Ja. Neuer. Neuer Abstoß hier und, hat er gut gemacht, oder? Oh, da ist wieder einer auf dem Boden. Ja, Müller. Thomas ist das. Ja, das ist eigentlich auch keiner, der dafür bekannt ist, sich... Nee. Fallen zu lassen, Kingsley Coman, der... Guck mal, der kommt... Oh, das war nochmal schön von Thiago. Oh, Thiago. Gibt gelb. Gibt 100 pro gelb. Drück mal eine Sekunde auf Pause, du bist eine Sekunde vor mir. Warte mal. Achso, ist ja gar nicht auf dem Rechner, wa? Die Sekunde. Okay. Ach, ja. Natürlich, das hat sich ja gelohnt, dass wir das gemacht haben. Jetzt ist mein Stream ausgefallen, Chris. Ah, ja, das wollte ich natürlich nicht. Wo bist du jetzt? Ich bin bei 17,14. Was? Bei 117, 18. Wie kann denn das sein? Ich bin jetzt bei 118, 25. Was? Ja, ich habe einen Zeitsprung gemacht. Mach mal bei 118, 35 Pause. Ja, ich hab einen Zeitsprung gemacht. Das ist Wahnsinn. Hast du? Nee, ich bin noch nicht da. Jetzt bin ich bei 118, 35. So, ich bin bei 117, 35. Da gibt es gleich einen Freistoß. Ja. Könnte nochmal gefährlich werden jetzt. Also jedenfalls bei meinem Standbild. Ja, guck. Toll, ich sehe die Tore nochmal. Ist natürlich jetzt wirklich nochmal so eine Gefahrensituation, die da gleich entstehen wird, weil die Turiner große Spieler haben, kopfballgefährlich sind. Das ist einfach eine Stärke von denen. Standards ist eine Stärke von denen. Also jetzt hier, sag mal, wo du bist, kann es nochmal gefährlich werden. Ich bin bei 118,00. Ja, dann sind es noch 35 Sekunden, die ich auch abwarten kann. Ich kann dir sagen, bis 118,35 passiert nicht so viel. So ein kleiner Spoiler. Ja, hab ich fast gedacht. So, jetzt sind wir bei 118,15. Mein Gott, bei dir laufen die Uhren wirklich andersrum. 20. Ja. Jetzt kommen wir langsam in die Hotzone. Im Freistoß gegen 25. 25. So, und jetzt sind wir bei 118,30, 31, 32, 33, 34, 35. So. Und auf geht's. Jetzt sind wir echt direkt beim Freistoß. Genau. Wird's nochmal heikel. Also das ist nochmal so eine Situation, die gilt es zu überstehen. Ja, schön, dass du gehst. Ich muss nachher nur noch einen Podcast veröffentlichen, meine Zähne putzen, Bettchen machen. Und dann kann ich eigentlich direkt wieder aufstehen. So, jetzt geht's. Jetzt, pass mal, jetzt sind wir noch spannend, weil ein 4-3 braucht kein Mensch mehr. Nee. Jo. Jo. Alter. Hat er, Manuel, ja. UEFA Foundation for Children, die können sie sich auch klemmen. Da denke ich auch sowas an, so weiß ich nicht, so katholische Nachmittagsschulen. Wird an katalonische Nachmittagsschulen. Ja, also der Neuer, diese erste Aktion, äußerst unglücklich im Zusammenspiel mit Alaba. Oh, hier. Was macht der Guardiola da? Weiß ich auch nicht. Das ist war das Schwansee? Nochmal. War das Schwansee? Ich weiß nicht, ich glaube, der hat ja von Adam Rose den Finisher nachgemacht. Naja, da lässt er jetzt nichts mehr anbrennen. Wolf Kloppt Fuß da weg die Pille. Was macht denn der Guardiola? Der hat seine Coaching so verlassen. Ein Hulk Hogan Move, der hat diese Hand so nach vorne, wie Hulk Hogan gemacht. Ja, genau. Und dann macht er gleich noch dieses ans Ohr, weißt du? Stell dir mal das vor, wenn der nachher bei der Pressekonferenz sagt, what you gonna do when Bayern München runs wild on you, brother? Das ist ja mal gut. So, ja, Herr Guardiola, wen würden Sie besonders rausholen? Brother, I like... wie heißen die Spieler eigentlich von Bayern? Sagt man das, sagt man die dann auch, sagen wir mit englischen Namen oder? Ja, doch, natürlich. Ja, jetzt höre ich auch auf mit dem Quatsch. Gucken wir schon alle ganz komisch an. Meinst du, der hat ein Hulkamania T-Shirt drunter? Das wäre schön. Peppy Mania. Peppy Mania. Das würde ich gut finden. So, mach nochmal einen Trick hier einer. 5-3 würde ich schon mal, 5-2 würde ich schon ziemlich geil finden, so nach 2-0 Rückstand. Und ich will einfach auch nochmal die geile Tormucke hören hier. Ja. Die wirst du dir natürlich, du hörst ja jeden Podcast komplett nochmal an. Absolut. Wirst du dann hören, wie ich da die Tormusiken einspiele und die Bayern-Kurve immer wieder, die uns anfeuert. What you gonna do? Ja, das wäre mal schön. Real Catalan. You know something, dude. I'm really enjoying my time in Bayern Munich, brother. Brother. Oh. Ah, da geht er nochmal ran hier, der andere Bockbar. Das wäre natürlich auch geil. Und abgepfiffen. 4-2. Tja. Kann man sagen, unterm Strich haben die Bayern das Spiel gewonnen. Unterm Strich, ehrlich? Geil wäre natürlich, wenn der Guardiola jetzt zum Interview geht und er hat wirklich den Hulk Hogan Bart. Ich würde es super finden. Einfach so wie Axelmania. So. Ja, genau. Würde ich echt gut finden. Und ja, ich würde es auch gut finden, wenn Guardiola dann bei seiner Presseansprache nachher Hulk Hogan zu einem Match herausfordert. Oder den Ultimate Warrior. Oh, Thiago freut sich zusammen mit Kimmich. Ja. Das wird der junge Kimmich auch nicht vergessen. Dieses Spiel, das wird er nicht vergessen. Gut. Guck mal, und was? Ich sagte, oh, und Tusky. Der kann sich natürlich zugehörig fühlen. Ja, klar, guck mal, und Boateng. Hat der eine tolle Jacke an. Und die Brille, immer wieder. Ja, immer wieder. Unfall, der Tusky, muss ich sagen, der hat mir in den letzten Spielen wirklich am besten mitgefallen. Oma oder Ulle, siehst du einen Ulle? Wie er da einfach selbstsicher lang geht und alle abklatscht. Hat nichts gemacht. Na, Ulle guckt einfach wieder nur kritisch. Das ist wieder eine seiner Stärken. Er läuft da über den Platz. Was will eigentlich der Tusky? Verpiss dich da vom Platz, du. Weißt du, was ich mir gut vorstellen kann? Dass wir nachher, da sind wir schon off-air. Da werden wir im abgedunkelten Stadio El Clasico della Bayern Chanson einen mit dem Kopf gesenkten Ulreich sehen, der im letzten Flutlichtschein über den Platz schlendert. Mhm. Wie Franz Beckenbauer. Der Boateng, der hat sie doch nicht mehr alle. Der hat sie da als Wrestler verkleidet oder so. Der hat sie nicht mehr alle, der Boateng. Kannst mir sagen, was du willst. Das ist das Schlimmste, wenn Leute Geld haben, dann drehen die völlig am Rad, die Vögel. Der hat sie nicht mehr alle. Gut, Chris, ich geh jetzt nach Hause. Ach, ist das schon? Ich dachte, wir machen durch. Ja, nee, später dann. Das ist doch ein toller Beginn für eine 24-Stunden-Show. Guck mal hier, und Vidal und Buffon. Aber lass uns doch diese Momente nochmal genießen. Weint da der Krieger? Nee, der hat nur durch die Nase geatmet. Du hast gesehen, der Müller hat immer Bockbar wegen seiner Frisur ausgelacht. Das fand ich gut. Ja. Aber wir finden jetzt nochmal hier, guck mal hier. Guck mal. Toll. Ja, genau. Mit diesen geistreichen Abmoderationen würde ich sagen, kann man einfach nur sagen, toll. In diesem Sinne. Aber,